Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, ja, wir sind hier im Dicken Engel und... Mein Name ist Kira und ich begrüße heute Abend den Daniel. Hallo Daniel. Hallo Daniel, wie schön, dass du da bist. Ich habe auch... Mein Namen. Ja, so, Entschuldigung. Ich wollte einen kleinen Dreher reinmachen. Verklagt. Jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Ich habe ein Urheberrecht auf meinen Namen und er hat ihn gesagt. Was kriege ich dafür? 3 Cent, würde ich sagen. Oder ein Bier ausgegeben. Bist du in Bochum? Ja. Okay, dann verhandeln wir mal, was es kostet, dass du gesagt hast, ich bin Kira. Das ist nämlich schon eine ganz, ganz schlimme Urheberrechtsverletzung, glaube ich jedenfalls. Ein Flausch sollte reichen. Ja, wir sollten Flauscheinheiten einführen. Das ist überhaupt eine schöne Idee. Und jetzt erzählt irgendwie der Daniel mal so ein paar Sekunden irgendwas, wie das mit dem Urheberrecht ist, und dann können wir alle über ihn herfallen oder ihn alle flauschen. Ach so, ich soll dir was erzählen. Ja, ein bisschen was, also nur irgendwie zusammenfassen, dass die Leute, die das als Ding anhören, davon was haben. Also wenn ich anfange zusammenzufassen, sind wir in 3 Stunden fertig. Kürzer. Also sowas wie 3 Minuten oder so. Ja, was haben wir denn? Okay, das Urheberrecht, so wie es ist, ist blöd. Ich mach's mir jetzt ganz plakativ und das geht am einfachsten. Bevorteilt vor allen Dingen Rechteinhaber und Rechteverwerter. Der autonome Verbrauch hat im Grunde nichts, hat im Grunde nur Ärger mit dem Urheberrecht, wie wir es halt so kennen. Im Grunde ist ja alles verboten. Egal, unabhängig davon, ob man sich jetzt Sachen gekauft hat oder nicht. Und selbst als ehrlicher Kunde ist ja letztendlich alles verboten, im Zweifelsfall immer. Natürlich eine schöne Ausgangslage. Urheber selber haben oft das Problem, ihre Rechte beraubt zu werden an ihren Werken, wenig Eingriffsmöglichkeiten, Einspruchmöglichkeiten zu haben. Und unser Konzept, was wir ja seit einem halben, dreiviertel Jahr mit dem Rumtouren, dreht das Ganze im Prinzip um, um es sehr plakativ und nicht detailreich zu machen. Der Fokus, auf den ich mich heute Abend aber erstmal ganz gerne konzentrieren wollen würde, weil das bisher immer ein bisschen kurz gekommen ist, und Kira dazu auch einiges beisteuern kann, ist das Thema der bildenden Künste. Und deswegen habe ich diese Einleitung jetzt auch dementsprechend schroff formuliert. Ah ja, das ist ja sehr interessant. Bildende Künste, da kenne ich mich auch aus. Warum sind da manche Künstler einfach aufgrund des Mediums, was sie bearbeiten, durchaus im Vorteil? Wer malt, wer Bildhauer ist, der hat keine Probleme. Da könnt ihr ändern, was ihr wollt. Da wird das Original gesammelt. Bei den Leuten, die Fotos machen, sieht das schon schlechter aus. Das ist alles reproduzierbar. Stimmt. Was soll ich dazu mehr sagen? Das stimmt, ja. Ja, aber es ist ja. Was stört an dieser ganzen Sache ist, dass diese Ungleichbehandlung und dass man sagt, die einen haben halt Pech gehabt, dass sie dieses Medium benutzen, dann ist ihre Kunst halt weniger wert, weil sie reproduzierbar ist. Ja, die Frage ist. Ich kann mal ganz kurz reinkrätschen, weil vergesst bitte nicht, das mag vielleicht noch der Fall sein, aber spätestens wenn sich die 3D-Drucker im Heimbereich, sage ich mal, etabliert haben, ist das auch wieder hinüber. Nee, stimmt nicht, weil am Originalwerk, weil das kann man jetzt ja auch nachmalen lassen und so. Also das ist nicht das Problem, sondern da gilt die Unterschrift und da ist es wirklich das Originalwerk. Und bei einem Foto wird es in seltensten Fällen so gesehen und bei anderen Sachen, über die wir jetzt gar nicht sprechen, noch weniger. Ja, wie du es schon gesagt hast, mit die klassischen bildenden Künstler haben wir ja eher weniger Probleme. Gut, machen wir gleich nochmal an. Die Frage ist jetzt, von was für Fotografen und von was für Fotografien reden wir halt erstmal? Weil für Leute, die halt normale Auftragsarbeiten erledigen, kann das ja sowieso erstmal ziemlich egal sein. Du sprichst jetzt von so Fällen, wie wenn jetzt ein Kunstfotograf halt schöne Bilder knipst, fotografiert und sowas und jemand wegen erstmal bei sich auf der Seite irgendwo in der Galerie zum Teasern veröffentlicht oder... Zum Beispiel. Oder auch, dass Andy Warhol es gar nicht gerne hatte, obwohl er große Auflagen hatte, wenn man sie dann kopiert hat und dann die Raubmord kopiert hat, mochte er nicht, obwohl er große Auflagen hatte. Das sind alles so Sachen, also auch der Siebdruck spielt da mit rein. Das ist ja wieder eine andere Geschichte. Also die zwei Dinge, die jetzt angesprochen sind, kann man ja relativ einfach ausheben. Wenn man der Meinung ist, ich möchte Fotos verkaufen und Teaser oder digital die mit Wasserzeichen. Und das Andy Warhol-Ding ist was ganz anderes. Da geht es ja nicht um digitale Fotos. Das ist immer eine andere Sache. Wir müssen uns mal gezielt, wirklich mal gezielt und detailliert irgendwie was rauspacken, blicken, denke ich. Könnte man da vielleicht so zum Anfang vielleicht mal so einen Status quo geben, wo wir momentan stehen, was erlaubt ist und was verboten ist oder wo die Einschränkungen sind? Im weitesten Sinne irgendwo. Okay, was ist erlaubt? Ja, okay. Ich weiß das. Nicht alle durcheinander. Jetzt darf erst der da. Im Grunde ist das, fällt sich das nicht viel anders als mit den meisten digitalen Sachen. Also, selbst wenn du von dir persönlich meinetwegen eine Statue machst, Fotos anfertigen lässt oder sowas, darfst du die nicht ohne weiteres selber verbreiten. Oder du darfst zum Beispiel auch nicht, wenn du ein Gemälde von dir malen lässt und das abfotografieren und das Bild davon im Internet stellen. Also das ist das ganze Recht ist in der Hinsicht ähnlich restriktiv aufgebaut, egal in welche Werksform es erstmal geht. Und genau das Nutzen von Fotos und sowas im Internet und sowas angeht, ja ohne Einwilligung ist es halt auch erstmal verboten. Und was wollen denn die Piraten machen? Soll das genau alles so bleiben oder was wollen sie verändern? Ja, also bei diesem einen, was ich jetzt angesprochen habe mit den Gebilden und den Bildern und sowas, also das ist eigentlich irgendwie eine Murksregelung. Also wir denken halt schon, wenn jemand jetzt sagt so, hey Typ, mach mal Fotos von mir oder meißel mich in Stein oder was auch immer, dass er im Normalfall ist, er macht jetzt vertraglich vorher irgendwie was anderes fest. Auch danach die alleinige Nutzung dieses Werkes halt hat, weil das eigentlich, wir halten es eigentlich für selbstverständlich oder sehen das jetzt nicht als großartig schädigend an, wenn man, von einem Gemälde, was man selbst gekauft oder besitzt hat, ein Foto macht und das irgendwo halt hochlädt oder sowas. Außer wenn man unbedingt drauf besteht oder beidseitig drauf besteht und das vorher vertraglich halt anders regelt. Die Optionen wollen wir jetzt nicht ausschließen, aber diesen Normalfall halt einfach umdreht. Was die normale Nutzung von Fotos im Internet angeht, wird sich gar nicht so viel ändern im Prinzip, weil es letztendlich auch so eine gewisse Frage von so einem gegenseitigen Respektsding ist. Also wir, wie auch immer, sind schon der Meinung, dass wenn man jetzt fremde Fotos irgendwo benutzen will, sollte man den Urheber dessen der Sachen schon fragen. Wir entschärfen das Ganze nur so ein bisschen dahingegen, dass halt nicht immer direkt von allen Seiten quer und irgendwas abgemahnt wird. Also wenn man jetzt trotzdem sagt, nö, ich habe keinen Bock, den irgendjemand zu fragen, ich finde das Foto schön, nimm das, und der hat was dagegen, dann soll er halt einfach nur verpflichtet sein, denjenigen einfach mal anzuschreiben und zu sagen, hey Junge, nimm das bitte runter, ich gebe dir 2 Wochen so, hättest mich vorher mal fragen sollen und dann wäre das okay gewesen. Also wir wollen nur diese ganze rechtliche Thematik darum einfach so ein bisschen aufweichen und eigentlich mehr wieder zu so einem gegenseitigen Respektsding kommen, wo man halt einfach, ja, man fragt halt einfach, bevor man andere Sachen benutzt. Also finde ich ganz gut, aber es ist ja irgendwo klar definiert, was benutzt werden darf und was nicht. Also zum Beispiel Personen des öffentlichen Lebens, also Politiker zum Beispiel, Angela Merkel, die dürfen mal fotografieren und die Fotos im Internet verbreiten. Wir dürfen nicht CDs-Cover irgendwo online stellen, wir dürfen aber Fotos von CDs mit Cover online stellen. Gibt es da irgendwo mal so eine klar definierte Linie, was erlaubt ist und was nicht? Aktuell oder wenn wir machen könnten, was wir wollen? Ich weiß, dass ihr gute Sachen machen wollt. Also ich weiß auch, dass es erlaubt ist, Bands auf öffentlichen Festivals oder Veranstaltungen zu fotografieren und die Fotos zu verwenden. Da habe ich dann als Fotograf das Recht an den Bildern und darf die auch veröffentlichen, egal. Soll es nur eine Zwischenfrage sein, ob das mit Beispiel mit diesen CD-Covern, ob das jetzt erlaubt ist oder ob wie das halt mit uns wäre. Es war einfach nur so eine Zwischennachfrage. Egal. Ich fände da kein Problem bei mit den Piraten, wenn man das durchbringt. Es ist öffentliches Gut, die CDs sind frei im Handel, also kann jeder auch auf seiner Homepage ein Bild vom Cover posten und sagen, ja, die CD habe ich mir gerade gekauft. Ja, und da muss ich kein Foto von machen. Ist in dem Fall so. Foto nicht veröffentlichen. Du darfst auch sozusagen von Designgegenständen keine Fotos veröffentlichen. Wenn du einen designgeschützten Stuhl hast, meinetwegen, der besonders designt ist, darfst du den auch nicht fotografieren und ins Netz stellen. Also da ist sozusagen der Schutzgegenstand das Design und das gilt auch für das Cover, also für den künstlerischen Entwurf des Covers, und du bist nicht berechtigt, das zu fotografieren und zu veröffentlichen. wenn es öffentlich ausgeschafft. Wenn ihr alle durcheinander redet, dann wird der Daniel auf ein Podium verfrachtet und dann könnt ihr alle nur stumm zuhören. Also lasst es einfach. Also wer was sagen will, der meldet sich in der Wortmeldungsliste und zwar jetzt nicht mit Inhalt, sondern einfach nur mit Namen. Und ansonsten beantwortet der Daniel jeweils eine Frage nach der anderen. Also was diese Coversache angeht, kann ich auch ganz schnell kurz beantworten. Wer sich so eine CD gekauft hat, der kann das als normalen Eigentumsgebrauchgegenstand ansehen. Und dementsprechend ist dann auch das Fotografieren, Scannen, Hochladen, was auch immer davon erlaubt. Okay, jetzt ist Jan dran. Genau, ich habe ein paar allgemeine Fragen zum PA149, auf dem ja unser neues Urheberrechtsprogramm aufbauen soll. Da wird eine Legalisierung der Privatkopie gefordert und die Legalisierung von nicht kommerziellen Tauschbörsen. Es ist aber nicht ganz definiert, was mit dem sonstigen privaten Gebrauch ist und was privater Gebrauch ist und wie das mit dem aussehen soll. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo ein Foto habe, darf ich dieses Foto in meinem privaten Blog veröffentlichen? Das wäre so meine erste Frage nach eurem Entwurf. Wie gesagt, wenn du das Foto erworben hast, kann natürlich kein Problem. Wenn du es nicht erworben hast, kannst du es halt machen, musst aber keine Abmahnung befürchten. Also wie gesagt, wir wollen halt dieses nur gegenseitige Respekt-Ding so ein bisschen fördern und du solltest halt schon fragen. Wie gesagt, dir kann keiner ans Bein pinkeln unmittelbar, wenn du es halt trotzdem machst. Gut, und also wie sieht's dann aus, wenn sagen, in dem Moment, wo das Blog Werbung bekommt, wo wollt ihr die Grenze zur kommerziellen Nutzung setzen? Ja, Werbung ist kommerziell, ist ziemlich einfach, ziemlich eindeutig eigentlich. Okay, also es kommt bei euch nicht auf die Gewinnerzielungsabsicht an, sondern in dem Moment, wo da auch nur ein Flatter-Button irgendwo im Blog drin ist, ist das ganze Blog schon kommerziell. Flatter ist eventuell noch eine andere Geschichte, die wir wirklich nochmal diskutieren müssen. Aber wenn wir jetzt wirklich von Werbung reden, weil Werbung hat wirklich die Absicht, Geld zu generieren und ist halt was anderes als so ein freiwilliges Spendensystem. Flatter müssen wir sicherlich mal überlegen, wo wir die Abwägung dann machen, oder? Bin ich gerade selbst noch im Gespräch mit ein paar Juristen, wo man halt wirklich so Grenzen von gewerblich, nicht gewerblich, was auch mal ziehen könnte, was alles echt ein bisschen schwammig ist. Also ich könnte mir als gute Grenze eben vorstellen, die Gewinnerzielungsabsicht. Und bei einem privaten Blog, wo Werbung geschaltet ist, ist ja meistens so, dass die Werbung nicht mal die Serverkosten deckt, sondern eher nur dazu beiträgt. Von daher würde ich da deine Einschätzung nicht hundertprozentig teilen. Ja, das Problem ist, man muss das ja aber irgendwo wirklich schon festmachen. Wenn du sagst, das mach einfach, besteht die Gewinnerzielungsabsicht oder halt nicht, es ist immer ein bisschen schwierig, weil jemand auch aus gut Glück auf einmal, einen guten Monat hat, irgendwas Tolles passiert aus irgendeinem Grund und der macht dann mit diesen Werbeeinnahmen auf einmal trotzdem wesentlich mehr Geld als das, was halt seine Kosten sind. Das ist halt die Frage, man muss das halt wirklich greifbar formulieren, sonst ist das wieder, kommt man wieder zu Dutzenden, Hunderten Einzelfallentscheidungen und das will ja auch keiner. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil ich glaube, haben wir eigentlich Juristen, die da mitspielen und da mitformulieren, weil ich glaube, sonst gibt es ein Hauen und Stechen, sollte es mal überhaupt so weit durchkommen, dass es in Gesetzesnähe geht, wird uns das zerpflückt wie sonst was, wenn das nicht ein bisschen abgesichert ist, auch durch Juristen, die sich damit auskennen. Das wäre aber ein wichtiges Thema, meiner Meinung nach. Ja, das war ja meine Frage. Also ja, wie gesagt, ich bin da mit ein paar im Gespräch, um das erstmal so zu klären, wo man überhaupt Grenzen ziehen könnten. Also. Okay, Stefan ist dran. Ja, hallo, ich bin ein bisschen grundlegender. Ich weiß jetzt nicht genau, was ihr da so mit dem Urheberrecht jetzt noch für Feinheiten abstimmen wollt, aber grundlegend ist mir aufgefallen, auf dem Barcamp von den Piraten habe ich mir so ein Video reingezogen von Eckart Höfner, der hat da so Geschichte und Wesen des Urheberrechts geschrieben, so einen dicken Schinken drüber, das habe ich jetzt gerade vor mir, und der sagt da klar und deutlich drin, dass der Urheberrechtsschutz, also in Verbindung mit dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz in Deutschland, der gesteht den Urhebern halt ein Monopol zu, also auf das Urheber, auf die Verwertungsrechte. Und es ist also ein Marktmonopol, das da geschützt ist quasi für die Urheber. Und das eben auch bei digitalen Inhalten, die man eigentlich ganz einfach weiter kopieren kann und eigentlich kaum noch als so materiellen Aufwand da Kosten also verursacht. Aber die GEMA und die Urheberrechtsschutzverwerter da, die haben ja zum Beispiel mit der Buchpreisbindung, ich weiß jetzt nicht, das geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber ich weiß nicht, wo ihr da gerade drin seid, die koppeln das ja und bleiben bei ihrem, also 80-90% von dem Buchpreis zum Beispiel, also von dem Neukaufpreis. im Geschäft. Und das ist eigentlich ein Anliegen von mir, dass man, ich sage jetzt hier einfach mal so, das würde ich gerne aufweichen. Und dass man das halt ein bisschen, dieses Monopolstellung, dass man versucht, die auch in Deutschland eher zurückläufig da, also es mehr als einen freiwirtschaftlichen Markt dann in die Richtung dahin kommt. Ja, wir müssen jetzt aber so ein bisschen unterscheiden, ob wir jetzt sagen, der Urheber hat einen Marktmonopol erstmal, dass er das auf seinem Weg Werk erst veröffentlichen, wie auch immer darf, oder ob dann der jeweilige Verleger das Marktmonopol übernimmt, weil das war jetzt auch gerade ein bisschen durcheinander gewürfelt im Prinzip. Und wenn du halt sagst, dass halt ja, Verleger von Büchern oder sowas halt 80% vom 80-90%, was immer vom Buch, vom Erlös und sowas behalten, ist das ja erstmal in erster Linie einer vertraglichen Sache letztendlich auch geschuldet. Aufweichen wird das, oder ist ja, das Ganze ist ja sowieso schon dabei aufzuweichen. Ist zwar noch nicht in dem Rahmen. Wir sind ja mit unseren Ansichten nicht mal, ja, eher der Zeit voraus in dem Sinne so ein bisschen. Aber es ist ja durchaus zu beobachten, dass immer mal wieder mehr Leute in Selbstvermarktung gehen, in Eigenvermarktung gehen. Das größte Problem bei der Sache ist eher, dass dieser E-Book-Markt vor allem auch so absolut stockt und sehr wenig Verlage nur bereit sind, wirklich mal sich zu trauen, diesen Weg zu gehen, weil E-Books eben nicht der Buchpreisbindung unterliegen, soweit ich weiß. Die werden so als Dienstleistung verstanden. Okay, jetzt habe ich noch was Organisatorisches. Der Thomas PPP ist, glaube ich, da, weil ihn der Daniel hierher gelockt hat. Also du kannst einfach auch dann reingrätschen. Du bist auch bevorzugter Sprecher und kannst dann ein bisschen reinreden. Wenn ich es nicht vergesse, frage ich dich auch jeweils. Du wolltest nämlich was sagen zu dem vorherigen Thema. Ja, danke. Also schön, dass ich so behandelt werde als Neuling. Ist wohl Piraten-like. Es ging nochmal um das Thema... wie war das mit, wann ist ein Banner irgendwie kommerziell, eine Website kommerziell oder irgendwas? Also so viel ich weiß, ist es momentan so gegeben. Ich kann eine private Homepage betreiben und da meine Urlaubsfotos hochladen. Wenn ich das dreimal im Jahr mache, gilt das als redaktionell geführte Webseite. Da muss ich eine Impressumspflicht nachkommen. Und wenn ich einen Werbebanner geschaltet habe, ist es dann schon was Geschäftliches, was ich da mache. Und wo soll da die Grenze gezogen werden oder was steht da an? In dem Fall ist es relativ, zumindest unsere Auffassung noch relativ unproblematisch, weil es sind ja deine eigenen Fotos. Die redaktionell geführt und veröffentlicht werden. Das ist natürlich Murks. Also in der Größenbestimmung ist das halt echt Murks. Ich würde nie davon ausgehen, dass es gerade so weit, wenn man sowas wirklich nur privat betreibt, dass man da irgendwann in eine redaktionelle Verantwortung wirklich kommt. Ja, natürlich ist das Murks, aber es kann ja nicht sein, dass wenn mein Vater irgendwie dreimal im Jahr im Urlaub fährt und Fotos veröffentlicht, dass der in Impressumspflicht ist und weil er einen Vertrag hat mit dem Hoster, der Werbung schaltet, dass er da irgendwie dann als Steuerhinterziehung irgendwie angeklagt wird. Ich notiere mir das mal, es wird wahrscheinlich eher eine Sache vom Telemediengesetz oder sowas sein, weil jetzt ich bin ja relativ konform und da ist mir zumindest nicht bekannt, dass von der Seite aus da irgendwann so eine Pflicht geschaffen wird. Na, müssen wir jetzt nicht machen hier, aber ich wollte es mal kurz ansprechen. Nee, super, danke. Dass es so ist, so sind die Gesetze und ich bin damit nicht ganz einverstanden. Okay, aber wir machen jetzt weiter mit Urheberrecht, hoffe ich jedenfalls. Und David ist dran. Ja, also es geht immer noch um die Frage, wie das mit dem kommerziellen Betreiben von Blogs und Webseiten ist. Und ich denke, ein primäres Problem, welches man aufmachen würde, wenn man sagt, dass Werbung, die nur die Serverkosten deckt, zulässig ist, wäre, dass das im Prinzip für Serveranbieter ein Geschäftsmodell aufmacht, welches im Prinzip darin basiert, dass sie einfach ganz viele von irgendwelchen virtuellen Benutzern Webseiten anlegen lassen, die dann über Werbung nur die Serverkosten decken und urheberrechtlich geschützte Inhalte anbieten und der Serverbetreiber sich aber damit einen Großteil seines Kundenstamms organisiert und dadurch selber wirklich große Gewinne einfährt. Obwohl er ja prinzipiell als Serveranbieter ja von jeder Haftung ausgeschlossen ist und der Private wiederum, weil er es nicht gewerblich macht, tun dürfte nach unserer Reform. Und um eben solche Missbrauchspotenziale zu vermeiden, ist es doch am naheliegendsten, einfach jede Form von Werbung einfach als kommerziell zu definieren. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig aufgepasst. Also Der Abschluss war wirklich jede Werbung als kommerziell zu definieren, hast du gerade gesagt. Ja. Ja, gehen wir ja konform. Okay, dann habe ich noch einen Gast hier, der ist gekommen, weil ich ihn eingeladen habe, nämlich der Uwe Vetter. Den habe ich auch zum bevorzugten Sprecher gemacht, wenn er mal reingrätschen will, wenn wir völlig rechtlich was ganz Haltloses sagen oder er sonst irgendwas sagen möchte. Wollte ich jetzt nur einfach sagen. Und ich würde gerne von den Details etwas weggehen. Und jetzt nehme ich erstmal die anderen, die auf der Wortbildungsliste drauf sind, und würde gerne zu dem Problem des geistigen Eigentums kommen, weil das ist ja sehr umstritten bei den Piraten. Aber jetzt ist erstmal Gecko und dann Markus dran. Jo, danke. Und zwar wurde vorhin die Frage gestellt, wenn ich ein Foto von Merkel mache, warum darf ich das verwenden, warum nicht? Mir ist bekannt, dass es eine öffentliche Person ist im öffentlichen Dienst, dass man das dann darf. Wo genau ist da die Grenze? Und die zweite Frage würde ich dann nach der Antwort stellen. Ja, in Ihrem Fall halt, ja, eben, weil es eine Person des öffentlichen Lebens ist. Das ist aber auch wieder nichts, was, soweit ich weiß, im Urheberrecht definiert ist. Ist also eine andere, ich weiß nicht, das ist eine rechtlich sicherlich eine ganz andere Baustelle, aber ab wann jetzt jemand wirklich als Person des öffentlichen Lebens gilt und ab wann halt nicht. Speziell wollte ich darauf eingehen, ist das jetzt nur in der Politik so oder ist das auch bei Veranstaltungen so, wenn ich da Fotos mache? Aber Veranstaltungen, wenn du jetzt von so Massen Fotos machst, dann hast du damit, das wurde, irgendwas wurde da vor ein paar Jahren mal geändert. Also, wenn du auf einem Foto drauf bist, wo ein paar hundert andere Leute meinetwegen drauf sind, dann kannst du nicht sagen, so, hier Persönlichkeitsrecht und so, mach das mal weg. Das ist nur, wenn du halt klar das Zentrum der Aufnahme halt wirklich bildest. Also, wenn es halt darum geht, das, dich abzulichten und nicht, wenn du einfach irgendwie zufälliges Beiwerk in dem Sinne bist. Okay, genau, das war mein Ziel von der Frage, dankeschön. Und die zweite war wegen der GEMA-Vermutung. Sollte da nicht die Unschuldsvermutung zählen, wie im Gericht, beziehungsweise im normalen öffentlichen Dienst auch? Ja, sollte, und Christian Hufert und ich haben auch zum letzten Bundesparteitag schon einen entsprechenden Antrag, schon Einreichung formuliert gehabt. Okay, dankeschön. Danke, Markus. Ja, also ich finde halt diese Urheberrechtsreform nicht sehr gelungen. Weil es hat ein Papier, das steckt halt einzelne Änderungen im Urheberrechtsgesetz vor. Aber dieses gesamte Thema geistiges Eigentum, Copyright etc. ist ja eigentlich auch supranational geregelt. Wir haben das Welturheberrechtsabkommen, wir haben die Europäische Urheberrechtsdirektive. Und eigentlich kann man ehrlich gesagt nicht mehr auf deutscher Ebene versuchen, dieses Problem zu lösen. Wir haben sozusagen mit dem Internet dieses neue tolle Tool, was sozusagen ganz andere Probleme verursacht, dass die Gesetzgeber haben sozusagen versagt bei der Regelung des Schutzlandprinzips. Also an welches Gesetz muss ich mich halten? Wenn ich was ins Netz stelle, dann gilt für mich das strengste Copyright, was irgendwo auf dieser Welt geregelt ist. Und wenn dann jemand meint, ich verletze sein Copyright, dann verklagt er mich meinetwegen in Kalifornien, obwohl ich hier in Deutschland sitze und nicht einen deutschen Server habe. Und dann haben wir natürlich sowas wie die Amtshilfe und grenzüberschreitende Hilfe und dann die Handelsabkommen, die dieses Enforcement dann regeln. Und das ist doch das Problem, was wir mit dem Urheberrecht im Internet haben oder auch mit Trademarks. Und deswegen geht dieser PR 149 für mich an der Sache vorbei, weil er einfach die Probleme, die wir mit Urheberrecht im Internet haben, einfach nicht löst. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist, hast sicherlich recht, aber das Problem hätten wir auch, wenn man, ist eigentlich egal, von welcher Seite man das Pferd ausdrückt, das Problem hast du auch so, auch wenn wir jetzt schon was Englisches geschrieben hätten, erstmal was auf EU-Ebene gedacht wäre, im Grunde müssen wir sowieso erstmal alle internationalen Verträge auf und Abkommen halt auflösen und kippen, bevor wir da effektiv wirklich etwas ändern können, zumal Deutschland innerhalb Europas sicherlich nochmal eine Sonderstellung hat. Also wenn wir jetzt wirklich sagen würden, als Nation, ne, wir machen das ja halt trotzdem so, hat das trotzdem eine recht stark gewichtige Meinung. Außerdem ist das ja erstmal wirklich nur, ist halt ein großer Detailansatz, aber das ist ja jetzt auch kein Wahlprogrammvorschlag in der Art und Weise. Und ein Wahlprogrammvorschlag oder die Ausarbeitung dessen, die wird halt schon nicht so eine Paragraphenwüste in dem Sinne sein, sondern halt schon einfach mit knackigen, direkten Sachen, die man wirklich ändern müsste. Also dieser PR-149er ist offizielles Programm zur Bundestagswahl 2013. Er ist Grundlage dafür. Er ist momentan, aktuell, ist er vom BBT beschlossen, das Wahlprogramm. Wir haben Nein, als Grundlage für das Wahlprogramm ist er beschlossen. Steht explizit so drin. Okay, dann wäre jetzt der Jan dran. Genau, ich möchte mich auch mit diesem PA 149 beschäftigen, der Ich würde die Sachen in zwei Kategorien unterteilen. Einmal sind da sehr viele Detailverbesserungen drin, von denen 95% auch extrem sinnvoll sind, die sich aber mit Kleinkram befassen. Da will ich nicht näher drauf eingehen, weil ja, sinnvoll sollte man irgendwann mal machen, ist aber nicht so wirklich der große Wurf. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass der PA 149 sehr, sehr viel Rücksicht auf Urheber nimmt, weil auch sehr viele Urheber dran mitgeschrieben haben. Das ist erstmal in Ordnung. Aber dadurch auch leider zu wenig Rücksicht auf Nicht-Urheber oder andere Urheber, als die, die sich beteiligt haben, nimmt. Deswegen, also ich habe zwei große Probleme damit. Einmal werden die Schutzfristen nur sehr, sehr schwach eingeschränkt. Und zum Zweiten, das halte ich für wichtiger, sehe ich ein Problem bei abgeleiteten Werken. Soweit ich das sehe, wollt ihr bei abgeleiteten Werken keine großen Einschränkungen machen, oder? Also ihr wollt zum Beispiel nicht dafür sorgen, dass ich abgeleitete Werke deutlich leichter erstellen kann. Okay, machen wir es mit den abgeleiteten Werken zuerst. Was heißt für dich erstmal jetzt in dem Fall abgeleitetes Werk, weil die Leute mit darunter doch manchmal sehr, sehr, sehr unterschiedliche Sachen verstehen? Das kann von einem sehr, also im Extremfall hat man ein Notenblatt, wo irgendwer eine Note verändert hat. Das habt ihr, glaube ich, schon so definiert, dass so kleine Änderungen keinen Schutz haben. Das meine ich eher nicht. Ich meine eher sowas wie, jemand nimmt ein Buch und übersetzt es. Oder jemand nimmt eine Story, die in einem Buch steht und schreibt eine Fortsetzung. Oder jemand verfilmt ein Buch. Oder solche Fälle, die sich halt auch mehr oder weniger von dem ursprünglichen Werk entfernen. Ersteres, jetzt habe ich halt verdreht. Ersteres nein, zweiteres ja, dritteres nein. Das hilft jetzt zwar keinem weiter. Also wir wollen ganz klar ermöglichen, dass es möglich ist, jede Art von Werk halt als Inspirationsquelle zu verwenden. Das halt meint auch die Story von gewissen Dingen, dass man das jetzt nicht eins zu eins kopiert vom Handlungsstrang her auch weiter zu verwenden zu können für halt eigene Werke. Das ist gar nicht die Sache. Verfilmen ist halt wieder ein anderer Punkt, weil wenn du was verfilmst, sollte schon der Autor irgendwie zumindest mit dem mal gesprochen werden vorher. Aber es ist halt wie gesagt ein weites Feld, aber mit diesem, ja, die einzige Einschränkung ist halt aber eigentlich, wir müssen uns eigentlich ein bisschen mal auf irgendwie eine bestimmte Branche schützen, weil es meistens ein bisschen einfacher ist. Also wie gesagt, diese einzelnen Noten verändern Sachen wird halt sicherlich nicht gehen. Wird aber keiner mehr den Anspruch irgendwie haben zu sagen, Moment, du hast hier in dem und dem Lied diese Abfolge von Noten, die ist bei mir schon mal drin, das geht so nicht. Also das, da wird's halt, das ist nach unserer Vorstellung hier auch deutlich freizügiger sein. Nur das, ja, also es sind ja in der Auffassung ja abgeleitete Werke. Wenn du halt was verfilmst oder übersetzt, ist es ja in dem Sinne kein abgeleitetes Werk. Wieso? Also gerade bei einer Übersetzung oder einer Verfilmung, das würde ich für einen Standardfall von einem abgeleiteten Werk halten. Ja, bei einer Übersetzung änderst du das Werk ja nicht. Verfilmung kann man... In einer anderen Sprache steht oder eben bei einer Verfilmung in einem anderen Medium ist es schon deutlich anders. Und da steckt auch, gerade bei einer Verfilmung steckt extrem viel an der Eigenleistung drin, aber auch bei einer Übersetzung. Da wollte ich halt fragen, wo grob wollt ihr die Grenze ziehen und wollt ihr mehr abgeleitete Werke frei erlauben, das heißt ohne explizite Vergütung des Originalurhebers, als es bisher erlaubt ist, weil bisher kann man ja eigentlich gar nichts machen. Ja, es ist immer schön, wenn das ein bisschen konkreter ist, weil das immer sehr, sehr, sehr, sehr theoretische Konstrukte sind, gerade auch was die Verfilmung von Sachen angeht. Ich meine, in wie vielen Fällen kommt das vor, dass ein Amateur ohne Geld, ich will nicht mit viel, viel Geld irgendwie ein Buch verfilmt und das dann überhaupt an den großen Mann bringen kann oder vermarkten kann? Das sind ja alles immer sehr, sehr, sehr theoretische Konstrukte, die man sich da aufbaut. Heutzutage würde ich sagen, oft genug. Ja, das ist halt auch eine allgemeine Antwort. Aber ich kann sagen, generell wollen wir es halt natürlich schon ermöglichen und freizügig gestalten, abgeleitete Werke zu machen. Es sollte halt nur einfach keine Kopie des Inhalts sein. Sagen wir einfach mal so. Also der ganze Entwurf geht auch davon aus, dass die Menschen fair zueinander sind. Habe ich das jetzt hier irgendwie rausgehört? Also es ist jetzt nicht so festgeklopft, so auf jede, wie viele Noten man übertragen darf und wie viele Worte man irgendwie nehmen kann, sondern es geht davon aus, dass der Mensch fair ist. Halte ich für ein Problem in mancher Hinsicht, vor allem wenn jemand denkt, dass er damit Geld verdienen kann und der andere vielleicht in einer rechtsunsicheren Lage ist, einem Land lebt, was oder arm ist und einfach seine Rechte nicht durchsetzen kann. Das sind alles so Sachen, die halte ich für problematisch, aber ansonsten ist der Markus jetzt dran. Nee, ist er nicht, weil da gab es schon eine eigene Frage, die ich trotzdem einmal jetzt beantworten möchte mit diesem Schutzfristending. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze herangeht. Entweder sagt man halt, wir machen die Kahlschlagmethode und gehen mit den Schutzfristen runter, was hier nach Länge und Dauer verschiedene Vorteile für verschiedene Gruppen hat. Oder man geht halt den Weg, den wir gehen, man baut einfach die Ausnahmen aus dem Urheberrecht, im Urheberrecht aus. Hat da jemand mal von uns was Schönes zu, der Nette mal was Schönes zu in seinem Blog geschrieben? Was kümmern mich die Fristen, wenn ich mit dem Werk sowieso alles machen darf? Genau, ich finde euren Ansatz absolut den richtigen. Also ich sehe inzwischen ein, dass es sinnvoller ist, die Nutzbarkeitsrechte von den Werken, also die freie Nutzung von den Werken zu erweitern und stattdessen die Schutzfristen nur beschränkt zu senken. Allerdings finde ich sowohl das, was ihr in eurem Vorschlag als vergütungsfreie Nutzung erlauben wollt, als auch die Senkung für Schutzfristen, beides zusammen immer noch nicht wirklich ausreichend. Also ich finde, man sollte einen Unterschied machen zwischen Nutzen und Kultur. Irgendwo, nein, Kultur und Kommerz, so ist es richtig. Warum sollen denn junge Mädels auf YouTube irgendwie nicht ein Lied singen dürfen aus Spaß und Unterhaltung für andere, während andere hergehen und irgendwelche Melodien klauen und damit Kommerz machen und CDs auf den Markt bringen? Ja gut, das wäre ja durch die Regelung, dass die private Nutzung, die private nicht kommerzielle Nutzung quasi frei wäre, davon wäre es ja abgedeckt. Von daher wäre das schon relativ sinnvoll. In dem Moment aber, wo jetzt angenommen, ich mache genau das, ich singe zu einem existierenden Lied und tanze dazu, stell das auf YouTube, plötzlich kriegt das Ding 1 Million Views und YouTube bietet mir eine Werbevergütung an. Sollte, kann ich kurz reingrätschen und das klären, sollte in dem Fall kein Problem sein, weil YouTube eine Plattform ist, die normalerweise, ich sage es ja normalerweise, Verträge eben mit Verwertungsgesellschaften wie der GEMA hätten und dementsprechend wäre das unserer Auffassung nach alles kein Problem. Weil für diese Weiterverbreitung auf dieser Plattform sind Abgaben oder Vergütungen schon gezahlt worden. Aber bei der Definition, was jetzt eine Ableitung ist und Markus, was eine Kopie ist. Ich hätte dich gleich auch dran genommen. Redet nicht durcheinander, das macht einen ganz schlechten Eindruck auf mich. Aber jetzt bist du dran, Markus. Ja, genau. Also gerade bei diesen Ableitungen, da sind wir natürlich auch dann ganz stark geprägt von der europäischen Auffassung, was ist dann Musik, ja. Hier sprach gerade jemand davon, die Melodie zu klauen. Wir in Westeuropa gehen davon aus, dass oder wir definieren ein Musikstück über die Melodie und sagen, wenn jemand diese Melodie kopiert, dann ist das nicht in Ordnung. Aber wenn er das sozusagen remixt und eine neue Melodie hat, dann ist das vollkommen in Ordnung. In Afrika geht man mehr auf den Rhythmus und auf die Beats und da ist es total egal, ob die Melodie sozusagen verändert wird oder nicht. Es geht darum über, okay, Daniel Sand fragt, worauf ist es unterbezogen, es geht um die... Nein, nicht jetzt bei dir, sondern der Beitrag von Rave, das war jetzt nicht ihr Thema. Also, mir geht es um die Definition von abgeleiteten Werken, weil gerade in Afrika hat man da auch sozusagen, ich kann ein Musikstück verändern, indem ich den Rhythmus verändere und die Melodie beibehalte und es ist ein vollkommen anderes Stück. Und diese beiden Gegensätze haben natürlich auch sozusagen in der Definition, was ist ein Remix. Also ich bin mit Jan einer Meinung, wir müssen sowohl rangehen, was den Schutzgegenstand angeht, als auch die Schranken des Schutzgegenstandes. Und wenn wir dann über die Schranken der Allgemeinheit sprechen, natürlich auch über die Rechte, die der Urheber bekommt und was wir sozusagen der Allgemeinheit an Schranken gewähren. Die Regelung über ja, die Schutzfrist ist meiner Meinung nach zu kurz gegriffen. Also wieder zu den Ableitungen kurz. Die Sache wird ja eigentlich erst interessant in dem Moment, wo es halt wirklich wieder um die kommerzielle Nutzung geht. So, in allen anderen Fällen ist das halt sowieso erstmal egal, was dann mit den Sachen passiert oder was du damit halt machst. Und sicherlich ist das auch zum Teil eine gesamtkulturelle Frage so ein bisschen, wo es auch ein bisschen schwer ist, die jetzt wirklich gesetzlich oder wie auch immer wirklich festzuschreiben. Ich sag, wenn du sagst, das ist jetzt in plakativ in Afrika dies und das halt Usus und das wird halt so geduldet, weil das halt so kulturell verankert ist, ist das trotzdem nicht unbedingt ein Vergleich, den man mit uns Europäern vielleicht ziehen kann. Aus dem Grund haben wir halt auch so ein bisschen, oder versuchen das zumindest reinzubringen, dass dieser gegenseitige Respekt auch wieder so ein bisschen forciert wird. Also Urheber wird hin und wieder mal vorgeworfen, ja, die sitzen auf ihren Werken rum und die wollen die gar nicht weitergeben. Das halte ich genau wie für so einen Trugschluss oder möchte ich in dem Sinne halt genau nicht, genauso wenig sehen, wie dass man halt sagt, ja, die ganzen Nutzer, die wollen doch alles nur kopieren und alles und damit ihr eigenes Geld machen. Also es ist sicherlich zum Teil auch einfach eine Einstellungsfrage, die mit so einer ganzen Sache einhergeht. Aber da gibt es auch schöne Modelle, zum Beispiel aus Amerika, dieses Fair Use. Wenn ich meine Freunde in einer Disco filmen möchte und da läuft Musik im Hintergrund, dann filme ich meine Freunde und die Party und nicht die Musik. Ja, sowas haben wir ja am weitesten haben wir ja abgedeckt. Ich kann noch nicht mal als Urheber in Deutschland meine Videos auf YouTube laden, ohne Theater zu haben. Entschuldigung. Ja, aber wie gesagt, so Dinge sehen wir ja durchaus vor. Okay, dann ist Jan nochmal dran. Genau, ich hatte auch so in diese Richtung Fair Use was gedacht. Einen Moment, ich muss mir jetzt meine Notizen aufmachen, weil ich die ja nicht mehr im Pad haben darf. Die kannst du weiter unten haben, aber nicht, wenn ich hier alleine moderiere. Und ja, ich suche mir das gerade einen Moment. Ich habe die auch noch im Wiki, genau. Also in Amerika gibt's ja diese relativ weitgehende Fair Use-Regelung und ich würde mir halt denken, dass es auch für uns hier in Deutschland trotz anderem Rechtssystem und so weiter ein ganz guter Übergang zwischen diesem privat ist komplett alles erlaubt, inklusive ich darf privaten Torrent-Tracker oder FTP-Server mit sämtlichen aktuellen Kinofilmen betreiben, solange es nicht kommerziell ist, und ich darf kommerziell nicht mal einen Screenshot aus einem Spiel oder Film in mein Lexikon aufnehmen. Dass man da eben mit so einer Fair-Use-Regelung wie in den USA, gerne auch weitergehend in den USA, irgendwas schafft. Auch für die kommerzielle Nutzung. Die Fair-Use-Regelung besagt ja, dass je nach der Zweck und Art der Verwendung, insbesondere ob sie kommerziell oder Non-Profit oder für erzieherische Zwecke oder Bildungszwecke erfolgt, der Art des geschützten Werks, das heißt, wenn ich ein einzelnes Foto benutze, ist es was anderes, als wenn ich einen Screenshot aus dem Film benutze, der Menge und der Bedeutung des verwendeten Teils, wieder nehme ich einen kleinen Ausschnitt oder nehme ich das ganze Werk, und die Auswirkung auf die Verwertbarkeit, Loriot-Briefmarken werden nicht schwerer verkaufbar, weil sie in der Wikipedia abgebildet sind. Und plant ihr in die Richtung auch noch irgendwas, was nicht im PA 149 steht, oder wie muss ich mir das vorstellen? Der einzige Punkt, den ich jetzt vielleicht nochmal aufgreifen könnte oder den man nochmal überlegen könnte, ist halt die Sache mit der Auswirkung auf die Verwertbarkeit, weil von dem Rest würde ich behaupten, dass wir das so drin haben. Na Moment mal, angenommen, ich möchte in einem kommerziellen Lexikon eine Loriot-Briefmarke abbilden. Darf ich das nach eurem Entwurf? Da muss ich nachdenken drüber. ja, nee, es ist ja auch immer ein bisschen in einem kommerziellen Lexikon. Das ist ja. Ja, nee, im Grunde nicht. Aber du nutzt die Sachen ja zur Gewinnabsicht. Allerdings gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, auf die wir bei so Fällen zurückgreifen können, indem man halt da auf CC-Material zurückgreift. Ja, wenn ich aber einen Artikel, ich rede ja von dem konkreten Fall, den wir in der Wikipedia hatten. Ja, ja, klar. Die Wikipedia hatte Loriot-Briefmarken abgebildet, weil das halt nun mal irgendwie zum Thema gehört, wenn man über Loriot-Briefmarken schreibt oder bestimmte Briefmarken, dass man das Ding dann halt auch abbildet. Und das wäre so ein klassischer Fall, wo eine Fair-Use-Regelung notwendig wäre, damit das erlaubt ist und es eigentlich eine Sache ist, die sehr sinnvoll ist, die zu erlauben. Wikipedia, also unsere Wikipedia ist nicht jedes Wikisystem, aber die Wikipedia sehe ich aber auch eher als eine Art öffentliches Archiv oder etwas, was die sind da. Ja, Entschuldigung. Durch die Lizenzierung sind sie ja, darf die Wikipedia auch kommerziell genutzt werden, deswegen ist es ja ein Problem. Du darfst ja die Wikipedia nehmen, sie ausdrucken und die Ausdrucke verkaufen. Das ist der Grund, warum die Wikipedia als kommerziell zu sehen ist. Das wäre übrigens die nächste Frage. Wie ist es für euch nicht kommerziell, wenn jemand einen Server aufsetzt, da die aktuellen Kinofilme drauf spielt und mit Spenden wirklich nur die Serverkosten finanziert? Die aktuellen Kinofilme hast du nicht, oh Gott. Mach es zum Wikipedia-Ding nochmal. Wenn die Plattform, also Wikipedia ist selber nicht kommerziell, was mit aus den Inhalten später gemacht werden kann, das liegt aber auch daran, unter welcher Lizenzierung die Nummer in der Wikipedia drinstehen. Und wenn die daran unter einer frei verwendbaren CC-NC stehen, dann ja, es ist die Sache eigentlich relativ klar. Dann dürfen die nachher auch nicht kommerziell verwendet werden. Die Wikipedia selber ist aber kein kommerzielles Angebot. Und deswegen wäre halt dieses Loriot-Briefmarken-Ding, dass sie ja nicht abgebildet würden, das hätte es mit uns da aber nicht gegeben, das Problem. Gut. Aber erstmal um das abzuhaken. Nehmen wir mal als Beispiel statt der Wikipedia die Encarta, falls es noch jemand kennt. Das ist im Prinzip der Vorläufer von der Wikipedia, nur dass halt professionell erstellt wurde. Angenommen, wir haben genau das gleiche Problem mit einem wirklich kommerziellen Lexikon. Ja, das ist ein kommerzielles Lexikon. Und wenn die nicht selber auf CC-Inhalte zurückgreifen, dann sehe ich auch keinen Grund, warum es gestattet sein sollte. Okay, weil man manche Sachen halt nur diskutieren kann, wenn man sie eben irgendwie abbildet, zum Beispiel bei einem Film. Gut, da hätten wir wieder das Zitatrecht stehen. Ja, da hast du dann wieder einzelne Bilder aus Filmen oder sowas. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte, wo das, ein Screenshot aus dem Film irgendwo verwenden, das sollte nicht zu diskutieren sein, dass das kein Problem ist. Okay, also sowas Umfassendes wie die Fair-Use-Regelung in USA oder etwas sogar weitergehendes plant ihr nicht? Wie gesagt, ich behaupte halt, das meiste davon haben wir tatsächlich drin. Wie gesagt, das ist ein Punkt mit der Auswirkung auf die Verwertbarkeit, den würde ich auch gerne nochmal nachgehen, durchaus. Aber zumindest in der jetzigen Schriftform halt nicht, weil das Ganze halt sehr, sehr, sehr gesetzorientiert ist. Lass mal gucken, was die nächsten Wochen ergibt, wenn man hier Richtung Wahlprogramm und irgendwas halt gehen. Da kann man dann sicherlich auch sowas nochmal vernünftig ausformulieren. Nur jetzt bei diesem Entwurf ist es halt einfach auch ein bisschen unpraktikabel, aber unser Ansatz ist ja auch gerade in der Form oder in der Herangehensweise ein bisschen anders gewesen einfach. Ich glaube, der Udo wollte gerade was sagen, weil ich sah seine Lippen. Ja, Udo, bitte sag. Ja, das ist richtig. Ich wollte auch anmerken, dass es natürlich nicht günstig ist, jetzt, sagen wir mal so, in Einzelfragen jetzt abzuklopfen, was steht in dem Entwurf drin, weil dieser Entwurf muss ja auch noch diskutiert werden, nämlich in der Richtung, und das hat der Daniel ja selber schon gesagt, ob das überhaupt der richtige Ansatz ist, denn er hat einen großen Nachteil aus meiner Sicht. Er orientiert sich eben am geltenden Recht und arbeitet dementsprechend ab, was geltendes Recht ist. Und wenn man das macht vom methodischen Ansatz her, ist man natürlich auch nicht in der Lage, sich sozusagen von dem jetzt geltenden Gesetz so weit zu lösen, dass man vielleicht auch mal an die Grundprobleme dieser ganzen Urheberrechtsdebatte herangeht. Insofern ist das aus meiner Sicht ein erster wichtiger Ansatz, aber man müsste in der Tat mal die Prämissen klären, und das hat der Daniel ja auch versucht richtig anzudeuten, dass man eben sagt, wo steckt denn die Legitimationskrise des Urheberrechts? Deswegen war ich jetzt überrascht etwas am Anfang, dass wir über bildende Kunst geredet haben und über abgeleitete Werke, weil die Legitimationskrise des geltenden Urheberrechts ist natürlich Resultat des digitalen Zeitalters, nämlich der massenhaften Kopie kommerzieller Inhalte, und zwar nicht der Weiterverarbeitung. Das wird auch immer mehr natürlich, aber einfach die massenhafte Kopie ist das Problem. Und insofern plädiere ich auch dafür, wenn man die weitere Debatte führt, eben nicht zu viel Respekt vor dem geltenden Urheberrecht zu haben. Das Urheberrecht ist nicht unser Grundgesetz und es ist nicht die 10 Gebote, sondern man muss meiner Meinung nach wirklich sich klar machen, dass das Urheberrecht eine relativ neuzeitliche Erfindung ist. Selbst Goethe und Schiller und alle, die vorher waren, kannten diese Regelungen nicht. Also die meisten deutschen Klassiker wären mit unserem heute geltenden Urheberrecht nicht entstanden. Und das ist witzigerweise die Leute, die auf das Urheberrecht von heute so stolz sind, sind auch diejenigen, die auf die Klassiker so stolz sind. Wenn es damals nicht eine wirklich wirklich gelebte Copy-and-Paste-Kultur und ein Recht zum Aufgreifen anderer Ideen gegeben hätte, hätten wir das heute alles nicht. Also ich plädiere dafür, vielleicht auch mal zu sehen, dass wir von dem Respekt vor dem geltenden Urheberrecht runterkommen und eben das auf den Umstand zurückführen oder auf die Basics zurückführen. Und die sind ganz klar, was die Legitimationskrise des Urheberrechts angeht, ganz klar so definiert, dass wir es hier auf der einen Seite mit wirtschaftlichen Interessen zu tun haben und auf der anderen mit, auch natürlich bedingt mit einer kulturellen Ambition, einem kulturellen Auftrag, aber auf der anderen Seite eben auch mit dem legitimen Recht der Menschen, Kultur angstfrei und relativ rechtssicher zu konsumieren. Also mein Plädoyer, wenn ich das mal als Einstieg sagen darf, ist: kein Respekt vor dem geltenden Gesetz und die Diskussion so führen, als würde es dieses Gesetz erstmal nicht geben. Also praktisch die Probleme sehen und gucken, wo sind praktische Ansätze denkbar. danke dir sehr. Das bringt etwas wieder Allgemeinheit in das Thema rein und da würde ich auch gerne weitermachen, weil was du jetzt gerade gesagt hast, ich weiß gar nicht, wie zu Goethes Zeiten das mit dem Urheberrecht geregelt war, aber wie sieht es aus mit dem geistigen Eigentum? Ich weiß, für Juristen hört sich das grauenhaft an, für Piraten auch, aber es ist ein Hilfsbegriff. Es geht darum, dass ich ein Werk geschaffen habe, an dem ich denke, zumindest meine Rechte zu haben und ich möchte diese Rechte ausüben. Wie lange sollte ich sie haben oder ist das eine Illusion, weil die Gesellschaft, da gibt's ja die Argumente, dass in der Gesellschaft sowieso alles vorhanden ist und alles schon mal bezahlt wurde. Also es gibt Wörter, es gibt Geschichten und so weiter und wenn ich jetzt einen neuen Roman schreibe, dann schöpfe ich nur aus dem, was sowieso vorhanden ist. Ich sehe das nicht so, aber diese Argumentation gibt es durchaus. Da würde mich interessieren, was der Daniel denkt. Ich sehe es auch nicht so. die Sache ist ja, den Begriff geistige Eigentum, glaube ich, wollen wir selber gar nicht reden. Das ist halt etwas, was sich leider aus der geltenden Gesetzeslage einfach so ein bisschen ableitet. Was da ein bisschen, ja, auch letztendlich ein bisschen, ist halt letztendlich eine gewisse Art und Weise eine falsche Ableitung, aber es ist halt einfach eine Ableitung, die sich so ein bisschen ergibt. Aber wollen wir nicht überreden. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir den Begriff sowieso für unsinnig halten. Die Sache ist die, weswegen ich mit diesem, ja, man schöpft ja eh nur aus anderen Sachen und sowas und deswegen sollte man vielleicht eh kein Recht daran haben, nicht ganz konform gehe ich mal, das mag zwar von der Ideenlage und so her durchaus stimmen. Die Sache ist aber, dass jeder halt gewisse persönliche Merkmale in die Schöpfung seiner Werke einfach legt. Und es niemals passieren wird, dass dieser zwei Leute unabhängig voneinander das gleiche Werk schaffen. Es sind halt, auf eine gewisse Art und Weise sind es immer noch letztendlich wirklich persönliche, einmalig geschaffene Dinge. Das sehe ich anders. Also es gibt durchaus sozusagen Werke, gucken wir uns mal wegen Software an, die zwei Leute unabhängig voneinander genauso umsetzen würden. Und zwar identisch. Software ist aber ein ganz, ganz, ganz anderes. Das ist immer ein Thema. Werk ist Literature, ist sagen. Bei Software. Sorry. Ja, wir waren bei Urheberrecht und bei der Legitimation von Urheberrecht allgemein. Daniel hat gesagt, ja, er hat ja sowieso immer Urheberrecht. Wobei wir hatten, wie Udo ja schon gesagt hat, wir hatten früher kein Urheberrecht, sondern Urheberrecht ist etwas, das wurde geschaffen durch Gesetz. Also das gab es vorher nicht. Es gab keine Rechte an dem, was ich gemacht habe oder an dem, was ich geschrieben habe, sondern die Rechte an sozusagen Urheberrechte sind künstliche Rechte, die wir Leuten per Gesetz geben. Die gibt es sonst nicht, wie weiß ich nicht, ein Gegenstand oder so. Trotzdem kann man darüber reden, wie man diese oder ob man diese Rechte braucht, ob man jemanden für das, was er tut, für das, was er schreibt oder malt oder baut, irgendein Recht gibt und wie das auszusehen hat. Und das ist sozusagen die Basis, dass man mal von Neuem anfängt, das mal sauber abzuarbeiten. Wenn ich mir jetzt das bisherige Urheberrecht angucke und dann wie ihr mir Paragraph für Paragraph einzelne kleine Änderungen wünsche, dann ist das meiner Meinung nach nicht der Wurf, den wir brauchen als Piraten. Okay, trotzdem sollte man, also wenn ich jetzt erstmal damit anfange zu sagen, dass hier Werke, die ich schaffe, etc. persönliche Schöpfung aufweisen, also, da gehe ich erstmal von dem aus, was man eher, woran man einfach eher denkt, wenn man an Werke denkt, nämlich eben Bücher, Musik, Filme, Gemälde, was auch immer so. Und dann ist es das mit der Software an der Stelle ein bisschen verkorkst, denke ich, weil wir auch ganz schnell in den Bereich von Softwarepatenten reinkommen, die eh Muck sind, finde ich zumindest. Da können wir gerne auch mal drüber reden, aber mein Gedankenansatz war halt erstmal einfach von den klassischen Werken auszugehen und nicht davon auszugehen, dass sicherlich ein und derselbe Algorithmus von mehreren Leuten auf die gleiche Art und Weise geschrieben werden kann. Ja, aber mal eine kurze Anmerkung dazu. Was mein Vorredner, nicht der Daniel, sondern der vorher geredet hat, gesagt hat, ist natürlich völlig richtig. Es ist nicht angebracht, zu viel Respekt vor dieser jetzt geltenden Regelung zu haben. Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich will das auch begründen. Man kann ja eigentlich sagen, Urheberrecht ist problemlos zu gewähren und zwar im Rahmen dessen, was vertretbar ist. Und ich denke, wenn man jetzt Paragraph für Paragraph durchgeht und über Details redet, verliert man einen wichtigen Blick aus dem Auge. Man redet hier nicht nur über den Konflikt zwischen Urhebern und Konsumenten, sondern man redet über einen Vorgang, der sozusagen gesamtgesellschaftliche Relevanz hat. Nämlich, dass die Kontrolle, die ja zur Durchsetzung des Urheberrechts erforderlich ist, auch die Bürger- und Freiheitsrechte der anderen Menschen, die eben möglicherweise selbst gar keine Urheberrechte verletzen, tangiert. Also die Grenzen des möglichen neuen Urheberrechts müssen aus meiner Sicht nicht definiert werden, wie viel Geld steht den Künstlern zu und wie viel Narrenfreiheit hat der private YouTube-Nutzer, sondern die Grenzen müssen darüber definiert werden, dass man fragt, wo ist das Maß des Erträglichen für die Freiheit aller anderen, die vielleicht gar nicht mal direkt in diesem Augenblick mit Urheberrecht zu tun haben, durch die dann im Zweifel notwendigen Kontrollen, also zum Beispiel Online-Überwachung, Providerhaftung und ähnliches, wo sind diese Grenzen gesteckt? Und das halte ich für einen ganz wichtigen Ansatz, dass man mal in diese Richtung fragt und nicht sagt, hier das Urheberrecht ist verabsolutiert, sozusagen jeder, der mal was gemalt und was geschrieben hat, der muss jetzt uneingeschränkten Schutz genießen, sondern dass man fragt, wie gewähre dir gerne den Schutz, aber nicht um jeden Preis. Und diesen Preis müssen wir definieren. Und wenn wir diesen Preis definiert haben, dann wissen wir auch ansatzweise, wie viel Schutz wir bereit sind, als Gesellschaft den Urhebern zu gewähren. Denn eins will ich betonen, Urheberrecht ist kein besonderes Recht, es dient auch letztendlich nur dem Schutz wirtschaftlicher Interessen. Also Urheber sind juristisch gesehen nicht anders zu behandeln als Bestattungsunternehmer oder Gemüseverkäufer. Es geht um wirtschaftliche Interessen. Und wenn wir diese Frage mal stellen, dann kommen wir eben wirklich zu der Bandbreite an Möglichkeiten, die wir bereit sind, als Gesellschaft für den Urheberrechtsschutz zur Verfügung zu stellen. Und darüber müsste man wirklich mal sprechen. Vielleicht können wir mal über die Schranken sprechen. Also wir haben jetzt... Es geht tatsächlich nicht, dass ihr jetzt alle durcheinander redet, weil der Gecko steht schon seit Ewigkeiten auf der Wortmeldungsliste. Der muss jetzt auch mal was sagen können. Ja, danke schön. Zu Udo muss ich sagen, ich bin selbst PHP-Entwickler, ich programmiere und mache das als Ehrenamt, beziehungsweise war das ein Open-Source-Projekt, sage ich mal. Insofern gebe ich dir da teilweise recht. Ich möchte aber trotzdem ein Recht dazu haben, dass wenigstens mein Name genannt wird. Diese CC-Lizenz mit Namensnennung eben. Das zum einen. Da kannst du gerne gleich drauf eingehen. Meine eigentliche Frage war aber, weil es vorhin auch kurz angesprochen wurde, Musik und Filme. Und zwar ist mir hier ein großer Unterschied bekannt, was das Streaming angeht. Musik, Radio-Streaming, Internet-Streaming von Musik ist ja prinzipiell erlaubt und das darf ich aufnehmen. Bei Filmen allerdings mit Bild und Ton sieht es wieder anders aus. Meine Frage, ist das richtig, was ich das gehört habe? Und wenn ja, wie steht die Piratenpartei dazu, offiziell dazu? Und inwieweit sollte man das ändern oder abwägen? Also ja, erstmal hätte ich das ganz gerne zurückgestellt wieder, weil ja, okay. Eigentlich ist das ja ganz schön. Ich meine, ich gebe Udo auch vollkommen recht, wollte jetzt auch gar nicht widersprechen oder eben oder wo mir eben gesagt wurde, ich würde Legitimation für geistiges Eigentum raus und zwar Quatsch. Ich habe einfach nur gesagt, dass die Dinger persönliche Merkmale aufweisen, wenn sie geschaffen werden. Mehr erstmal nur gar nicht. Nur ich würde da halt auch ganz gerne jetzt lieber so philosophisch auch gerne ein bisschen zumindest erstmal wieder drüber weiterreden, weil das ist in der Tat, das ist eben nicht unser Ansatz von dem Programm und ich hätte auch nichts dagegen oder würde mich auch sehr darüber freuen, wenn man parallel dazu vielleicht ein philosophisches Ziel formulieren könnte, was von diesem praktischen Ansatz, den wir eben, von diesem realistischen, wie auch immer, Ansatz gewählt haben, auch weggeht. Also es ist auch gar nicht so, dass ich oder wir uns da jetzt da widersprechen würden. Nur, wie gesagt, ich würde ganz gern echt erstmal bei dieser philosophischen Fragestellung bleiben. Ab wann gewährt man jemanden diese Rechte, ab wann eben nicht? Ich mache hier mal einen Punkt. Daniel, jetzt zwei Sätze dazu. Dass wir gehen ja im Prinzip völlig d'accord. Das, was ich was du als philosophischen Überbau nennst, halte ich sozusagen für den Ausgangspunkt, der erforderlich ist, um die Grenzen abzustecken. Also, dass man wirklich zunächst fragt, über welche Interessen reden wir und inwieweit sind diese Interessen schützenswert und in welchem Umfang, das wäre die dritte Frage, sind wir bereit, die Interessen der Urheber Urheberrechtsindustrie zu schützen. Das heißt, welchen Preis soll jeder Bürger gegebenenfalls dafür bezahlen müssen? Und wenn man, was ich meine, diese Grenzen abgesteckt hat, dann sind wir genau an dem Punkt, dass man, also zum Beispiel wäre ein ganz konkretes Beispiel, dass man zum Beispiel sagt, es kann nicht sein, es ist ein schlechter Satz, ich weiß, das sollte man nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, es kann nicht sein, dass zum Schutz von Urheberrechten die Internetprovider verpflichtet werden, zum Beispiel den Internetverkehr, die Packet Inspection zu betreiben und ähnliches. Da wäre das Argument, es würde auch keiner auf die Idee kommen, die Bundespost zu verpflichten, unsere Briefe zu öffnen, ob wir da irgendwelche CDs oder USB-Sticks mit urheberrechtlich geschützten Inhalten vertreiben. Also jetzt ein plattes Argument, aber so wäre es. Und wenn man diese Grenzen definiert hat, dann kann man alle Punkte, die er in diesem Papier aufgearbeitet hat, losgelöst von den einzelnen Paragraphen natürlich wieder einbringen und sagen, im Rahmen dessen, von dem, was wir bereit sind zu machen, müssen wir zum Beispiel die Schutzfristen auf, weiß ich nicht, von 70 Jahren nach dem Tod auf 20 Jahre und so weiter verringern. Also ich versuche dem, und das hast du sehr schön gesagt, nicht einen philosophischen Überbau zu geben, sondern sozusagen einfach erstmal die Grenzen abzustecken. Und da haben wir gar keine unterschiedliche Meinung. Also verstehe das jetzt nicht unbedingt als vehemente Kritik an eurem Ansatz, sondern ich meine, da muss man vielleicht einfach mal den Rahmen drum bauen. Habe ich auch gar nicht so verstanden. Da würde ich mich gerne als Urheber kurz einbringen, wenn es erlaubt ist. Ja, bitte. Es kann nicht sein, dass jemand meine Filme und meine Musik, also meine Produktion, meine kompletten CDs, DVDs 1:1 kopiert oder veröffentlicht im Internet oder verteilt unter Leuten. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite finde ich aber, dass es legitim und fair wäre, wenn Auszüge davon frei im Internet verfügbar wären und verteilt werden. Das nach dem Motto, du hör mal, ich habe hier eine CD, hör mal rein, ich habe hier jetzt mal eine Minute auf YouTube hochgeladen. Ich finde das gut, was denkst du? Ja, wenn ich da einen Satz zu sagen darf, es kann eben schon sein, denn die Zeiten haben sich geändert. Die Digitalisierung hat das bisherige Konzept des Urheberrechts völlig auf den Kopf gestellt und entwertet. Wir haben nicht mehr die natürlichen Schutzgrenzen für das Urheberrecht, nämlich, dass man zum Beispiel Bücher schlecht an Kopierern kopieren kann, weil das zu aufwendig ist, sondern Bücher werden heute wie Schallplatten einfach kopiert in Sekunden und weltweit vertrieben. Und wenn du dann sagst, das kann nicht sein, dann muss man sagen, das kann nicht nur so sein, das ist ja faktisch schon so und es wird ja gemacht. Und wenn natürlich Urheber sich dann auf den Standpunkt stellen, ich ignoriere die technische Fortentwicklung und ich verschließe die Augen davor, dass die Menschen es können und dass die Menschen es dementsprechend tun und erwarte dann nur, dass sozusagen über repressive Maßnahmen, sei es jetzt der Staat, des Staates oder dass mir die Justiz... Entschuldigung, da muss ich unterbrechen. Entschuldigung. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn die Alben komplett getauscht werden, dies und das. Das Problem ist, wenn ein Album von mir komplett übers Internet ausgetauscht wird, veröffentlicht wird oder zum Download bereitgestellt wird, ich mich vor der GEMA rechtfertigen muss. Ja gut, aber du kannst jetzt hier nicht, wir können jetzt hier nicht sicherlich die GEMA-Problematik, die auch von Urheberrechtsseite hausgemacht ist, dann als Rechtfertigung heranziehen, dass man jetzt praktisch hier eine repressive Kontrolle haben muss, um das zu verhindern. Ich wiederhole nochmal in meinem Satz das, was ich sage. Es kann nicht nur nicht sein, es ist doch heute schon so. Und wenn man davor darf man nicht die Augen verschließen. Und wenn man dann sagt, die einzige Lösung besteht darin, dass man den Menschen das, was sie sowieso tun, mit möglichst brutalen Mitteln verleidet, dann kann ich nur sagen, klappt es nicht, wie wir sehen, trotz Abmahnwellen und so weiter, wird fleißig weitergetauscht, eben vielleicht nicht mehr über die File-Sharing-Tauschbörsen, aber über die File-Hoster. Und B, kommt das gesamte Urheberrecht in eine extreme Legitimationskrise. Mich erinnert das Ganze immer, wir sind heute in der Situation, dass wenn du bei Rot über die Fußgängerampel gehst, wenn der Polizist zu dir sagen würde, mein lieber Freund, das kostet jetzt 500 Euro und dann noch eine Woche Gefängnis, dann würdest du als Bürger sagen, ja, ich habe was falsch gemacht, dazu stehe ich auch, aber was du mir jetzt sagst, ist ja wohl so grotesk, dass das Ganze sozusagen meine Bereitschaft an das ganze System zu glauben, hinfällig wird. Und das ist die Grundproblematik. Wir müssen einfach erstmal die Realität sehen, dass es schon gemacht wird. Und dann eben nach Lösungen suchen. Und da wurde ja vorhin schon Fair Use oder alternative Geschäftsmodelle angesprochen, die eben einen Weg aus diesem Dilemma zeigen, vielleicht der etwas anders aussieht als nur Massenabmahnungen und Repressionen. Ich hätte da mal eine Frage an den Udo. Es kann aber auch nicht sein, dass ich jetzt deswegen, weil die Technik neu ist, ein Vergehen gar nicht mehr geahndet wird, weil man sagt, es ist so. Dann könnte ich auch sagen, in Büschen stehen und dauernd vergewaltigen, weil ich das toll finde, und sagen, das ist so, das kann sowieso nicht verfolgt werden, deswegen ist es rechtens. Oder geht es dir nur um die Verhältnismäßigkeit? Ja, Kyra, das ist ein Vergleich, der sich auf den ersten Blick plausibel anhört, der aber letztendlich, meine ich, nicht tragfähig ist. Bei der einen Seite redest du über Straftaten, die sich zum Beispiel gegen deine körperliche Unversehrtheit richten oder deine sexuelle... Diebstahl. Das ist jetzt harmloser. Ja, da bringst du mich dann schon eher in die Bredouille mit dem Fahrraddiebstahl. Es ist nur so, dass wenn dein Fahrrad gestohlen wird, dein Fahrrad weg ist. Wenn du einen Song gemacht hast und der wird im Internet 1 Million Mal getauscht, ist dein Song... Okay. Ja, nee. Auch irgendwie auch kein Argument, das weißt du auch, weil das Fahrrad, das geht nur, indem man es materiell stiehlt. Ein Song, der kann man vervielfältigen und damit ist man befriedigt, genauso wie mit einer Fahrradfahrt, obwohl er materiell scheinbar noch da ist. Also das ist wirklich ein juristisch für diese spannende Sache, aber kann ich, da knirscht es bei mir. Stefan ist jetzt dran. Ja, danke, Kira. Also ich will jetzt nicht auf die juristische Ebene, ich wollte eigentlich so auf die wirtschaftsphilosophische Ebene, wenn man es vielleicht mal von daher betrachten kann. Und da hat Udo, hat da von Social Urheberrechtsindustrie den Begriff verwendet. Und finde ich, hat sich bei dem Hals, ein bisschen der Begriff, der benennt es eigentlich ganz gutes Problem, weil es ist heutzutage jetzt so, dass immer mehr dieser kommerzielle Aspekt da, dass die gerade durch die Verwertungsgesellschaften und so, die verwenden die geistige Schöpfungshöhe der Urheber und machen daraus eine Industrie. Und über Inkassounternehmen und so weiter treiben sie dann die Gelder ein und verteilen es dann wieder, etc. etc. Aber das Problem ist eigentlich, weil ich da im Pad habe ich geschrieben, Urheberrechtsindustrie und Monopolrente. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass Eckhard Höfner, der hat da Monopolrente, das ist also dieser Geldwertevorteil, der quasi durch das Urheberrecht in Deutschland oder überhaupt als Form staatlicher Subvention eigentlich, weil der Staat ist ja als Gesetzgeber da, der steht es ja den Urhebern zu und die macht so 70-80% bei geistigem Eigentum aus mittlerweile, also bei CDs oder Büchern. Ich brauche mal einen Schluck Wasser. CDs oder Bücher hast du von 10 Euro, wenn das Buch kostet, sind es 2 Euro, 2,50 Euro eigentlich Herstellkosten, ne? Für die materielle Produktion, für die Redigierung und Vermarktung, Standardvermarktung da im normalen Rahmen. Und 70-80%, das heißt die anderen 7,50 Euro, 8 Euro sind eigentlich in der Monopolrente. Und das finde ich eigentlich, das ist die Grundlage für die ganze Verwertungsindustrie, für die Verwertungsgesellschaften und auch diese nicht mehr wirklich menschengerechte, wie soll man sagen, also diese Repressionsmechanismen durch die GEMA und Co. Und ich finde, da muss man vielleicht ansetzen und das mal überlegen, ob man nicht versucht, dieses Marktmonopol da wieder zurückzuschrauben. Okay. Und einfach auf einen freien Markt, also einen freien Markt, einen liberalen, wie auch in anderen Marktbereichen, um dann auch wieder einfach die Preise zu drücken im Endeffekt. Das würde tolle Rückkopplungen auch ergeben. Okay, aber jetzt und es ist nicht so, dass dann die Urheber... Ja, also aus einem ökonomischen Aspekt habe ich ja gemeint, dass man... Daniel oder Udo, wer will antworten? Daniel? Ja, da sind wir ja mal wieder bei dem, was wir quasi mit unserem Ansatz aktuell versuchen. Es ist halt echt die Sache, ob wir uns darauf festlegen, diskutieren wir über ein Papier, einen Ansatz, der zum Ziel hatte, quasi morgen in ein Gesetz gegossen werden zu können, was wir ja eben mit unserem Weg versucht haben, oder diskutieren wir halt jetzt dann über etwas... wie es sein könnte, was gesellschaftlich sinnvoll wäre, was nötig wäre und so weiter. Was du halt angesprochen hast, kann man nichts gegen sagen. Okay, möchtest du noch was dazu sagen, Udo? Ja, ich würde darum bitten, das, was ich gesagt habe, nicht unbedingt als philosophischen Ansatz zu sehen, sondern ich kann das ganz konkret formulieren. Nach meiner privaten Meinung sind urheberrechtliche Interessen wirtschaftliche Interessen. Und ich reduziere das zunächst mal auf die Frage, Wozu sind wir bereit? Wie weit sind wir bereit zu gehen im Sinne von der Einschränkung von zum Beispiel Bürgerrechten oder von auch Online-Rechten, um diese Interessen zu schützen? Und da habe ich meine private Meinung, dass wir angesichts dieser Legitimationskrise, die wir haben, und der Daniel hat sie ja vorhin auch schon mal sehr schön beschrieben, eben nicht drüber hinwegsehen können, dass alles, was wir jetzt machen, im Prinzip nur etwas ist, und das komme ich noch auf dich zurück, Hörer, was ohnehin schon in den Brunnen gefallen ist. Das Kind ist mit der Digitalisierung in den Brunnen gefallen, und das sind letztendlich nur Rückzugsgefechte, und ich plädiere dafür, man sollte sich nicht an Rückzugsgefechten beteiligen, die sowieso nur verloren gehen würden, sondern man muss ganz klipp und klar auch mit einem neuen Urheberrecht der Musikindustrie und der Filmindustrie sagen, wir sind bereit, Urheberrechte in dem Sinne zu unterstützen, aber ihr müsst euch den neuen Zeiten anpassen. Nicht die Zeiten müssen wegen euch angehalten werden. Okay, danke. Jetzt habe ich schon ganz laute und ganz lange auf der Wortmeldungsliste. Markus. Genau. Also ich wollte auch nochmal sagen, den Punkt, den Udo aufgegriffen hat. Wenn man das sozusagen unabhängig von dem aktuellen Gesetz denkt, dann kann man auch zu sehr konkreten Gesetzesvorschlägen kommen. Der PR 149er ist das meiner Meinung nach nicht, weil er, so wie er formuliert ist, auch kein Gesetzesvorschlag sein kann oder auch nicht umsetzbar ist in der Form, wie er ist. Ich habe auch dieses Problem hier im Moment, dass wir sozusagen zwei verschiedene Lager haben, die mit verschiedenen Sprachen sprechen. Wir haben zum einen Udo, der sagt, okay, wir müssen sozusagen die Einschränkung der Allgemeinheit in Betracht ziehen und gucken, welche Rechte geben wir Urhebern. Ja, also wie schaffen wir diese Rechte künstlich? Und die anderen, die sozusagen auf ihrem Einkommen sozusagen argumentieren, mit ihren wirtschaftlichen Berechtigungen, die sie haben möchten. Das ist natürlich, und da sehe ich die Piraten ganz klar auf der Linie, der sozusagen die versuchen, möglichst viel von der sozusagen freizuhalten, ja, dass wir sozusagen die Rechte der Masse schützen, auch gegen diese Lobbyinteressen dieser Urheber. Also Lobbyinteressen der Verwerter kann ich ja noch mit leben, aber Lobbyinteressen. Also die Urheber haben ein Einkommen, sozusagen, oder ein Interesse an Einkommen. Und dazu wollen sie natürlich auch möglichst viele Rechte mit ihrem Urheberrecht haben. Wenn ich ein Urheberrecht habe, was mir sozusagen erlaubt, dass ich das alleinige Recht habe, zu bestimmen, wie mein Werk verbreitet wird und andere Verbreitungsmöglichkeiten verfolgen zu lassen durch den Staat. Meinetwegen, dass ich sozusagen mit einer IP-Auskunft an die Daten komme oder dass ich jemanden den Internetzugang sperren lassen kann, dass ich Leute abmahnen kann. Das sind Rechte, die geben wir als Gesellschaft einem Urheber an Rechten. Und dieses Bündel an Rechten, was wir dem Urheber geben, das müssen wir neu definieren. Natürlich möchte der Urheber möglichst viele Rechte haben und möglichst viele Rechte, um die Verbreitung seines Werkes zu verhindern und andere Leute zu bestrafen, die sein Werk sozusagen seiner Meinung nach illegal nutzen. Der möchte eigentlich vor allem verdienen, glaube ich. Der möchte gar nicht Leute bestrafen oder so, sondern er möchte in erster Linie verdienen. Also natürlich geht das geht Hand in Hand. Wenn ich daran verdienen möchte, möchte ich möglichst viel Kontrolle haben. Wenn ich möglichst viel Kontrolle haben will, brauche ich möglichst viel Überwachung. Dann muss ich wissen, wie oft wird mein Werk benutzt. Ja, also wird das Buch irgendwie dreimal gelesen, wird es viermal gelesen, wird es vorgelesen. Das sind ja auch Debatten, die man sozusagen bei E-Books im Moment führt. Ja, darf ein E-Book-Reader ein Buch vorlesen? Ja, das sind sozusagen Bürgerrechte sozusagen in der digitalen Welt, die wir vor dem Urheber schützen müssen. Okay, Daniel, Udo, aber ich glaube, dem stimmt sowieso zu. Kira, das klingt irgendwie so, ich bin auch Urheber. Ich möchte nicht nur Geld machen und alle meine Rechte bewahren und die ausnutzen. Ich finde es aber völlig legitim. Also man sollte jetzt gar nicht so blauäugig da dran gehen und sagen, das sind Künstler, die wollen das ja eigentlich nur machen, weil sie sich selbst produzieren wollen und die machen das hier nur, weil sie es gerne machen, sondern ich finde diesen Aspekt ausgesprochen wichtig. Die wollen damit Geld verdienen und das sollen sie auch. Und damit kann man auch umgehen und damit kann man auch rechtlich was machen. Und ich finde das nicht positiv, wenn man jetzt sagt, ich will ja nicht nur, sondern es ist so und es ist legitim. Na, das sollten wir nicht alle unter einen Kamm scheren. Also ich möchte auch, dass meine Musik gehört gehört wird und veröffentlicht wird und dass Leute die spielen und kaufen und sonst was, aber nicht um jeden Preis. Also ich bin froh, wenn mal irgendeine Party läuft, wo meine Musik läuft oder wenn irgendwer ein Video hat, wo meine Musik läuft, da bin ich auch nicht böse gegen. Ich bin nur, es muss halt nicht sein, dass die kompletten Alben zum Download kostenlos preisgestellt werden oder ähnliches. Ja, aber du wärst vielleicht sauer drüber, wenn du dauernd irgendwo da im Internet runtergeladen würdest. Also das ist ja, es kommt ja immer auf diese Verhältnismäßigkeit an. Du freust dich vielleicht noch, wie unbekannte Künstler sich auch freuen, wenn ihr Bild gestohlen wird. Aber wenn du ein sehr bekannter Künstler bist, dann freust du dich nicht mehr. Das muss man auch so klar sehen. Jetzt ist da Jan dran. Dann sage ich dir, dass ich nicht mit unbekannten Künstlern zusammenarbeite. Entschuldigung. So, ich wollte da fragen, wie flexibel seid ihr, Daniel, beziehungsweise ist die AG Urheberrecht in Bezug auf den PA149, insbesondere was die ganzen Schutzfristen und die ganzen Sachen betrifft? Ich persönlich, ich sage das jetzt mal so direkt, das ist der Eindruck, den ich hatte, den Eindruck, dass sich da Urheber zusammengetan haben. Auch Urheber, die durchaus ein halbwegs freiheitliches Urheberrecht haben wollen, aber immer noch mit einem Schwerpunkt auf den Interessen der bzw. dieser Urheber, einen Entwurf geschrieben haben für die Piratenpartei, der quasi den Minimalkonsens darstellt, also das Minimale, die minimalen Änderungen, die man noch als Partei fordern kann, ohne dass es direkt abgelehnt wird, weil es nicht genug Änderungen sind. Und das dann auf dem Parteitag durchgedrückt, in dem 20 Urheber sich angestellt haben und diese Vorschläge da befürwortet haben. Ich hatte auch auf der AG Urheberrecht ein paar Verbesserungsvorschläge gemacht, ein bisschen Kritik genannt. Das wurde größtenteils abgebügelt. Deswegen ganz klar die Frage, wie flexibel seid ihr, wie diskussionswillig seid ihr, was diesen PA149 angeht? Oder ist das größtenteils in Stein gemeißelt, es geht nur noch um Details? Und wenn man was anderes will, muss man selber machen. Die Frage, welchen Ansatz man halt haben möchte. Also für die AG möchte ich keinesfalls sprechen. Wer da mal reingeschaut hat, weiß, dass der da ein bisschen konfuser ist. Ich möchte mich trotzdem ein bisschen in der Kritik erwehren von wegen der Behauptung, das wäre durchgedrückt, das wäre Minimalkonsens oder sowas. Der einzige Punkt, um den halt bei sowas immer diskutiert wird, woran viele immer meinen, den großen Unterschied zu haben, ist halt diese Schutzfristendebatte letztendlich. Aber mal zur Seite gestellt. Wie gesagt, unser Ansatz war und ist halt nun mal etwas zu machen oder gemacht zu haben, was man halt theoretisch morgen umsetzen könnte und dementsprechend auch die Rechtslage ein bisschen beurteilt. Wir sperren uns, wie gesagt, nicht dagegen, und ich benutze jetzt wieder das fiese Wort philosophisch, weil mir immer noch kein besseres Wort einfällt, einfach, auch wenn es nicht so gemeint ist, nicht trotzdem ein komplett anderes Modell einer Sache aufzuziehen oder auch unter anderem auch zu befürworten, was wir auch gerne parallel laufen lassen könnten. Nur wenn jetzt jemand dahin kommt und sagt jetzt einfach pauschal so, ne, ich will jetzt aber von heute auf morgen 10 Jahre Schutzfrist, Punkt, und wir würden das morgen 1:1 direkt umsetzen, würde das sowas halt, denke ich, nur mehr Probleme verursachen, als es erstmal lösen würde. Das ist kein, also zusammenfassend ist halt kein Sperren unserer Seite aus, es ist halt der Ansatz, den dieser Antrag verfolgt. Das heißt aber nicht, dass da grundsätzlich nicht auch noch andere Modelle nebenher denkbar sind. Okay, das heißt, es wäre zum Beispiel denkbar für den kommenden Parteitag, deswegen frage ich ja, steht er jetzt schon fast vor der Tür, dass man ein zweiteiliges Programm macht. Einmal die Sofortänderungen, die vor allem diese Detailänderungen aus dem 149er enthalten, und dann eine Vision, die deutlich weitergeht und die auch nicht sagt, hier, das ist jetzt eventuell nicht kurzfristig umsetzbar, sondern wirklich klar sagt, was wir eigentlich wollen und nicht irgendwelchen halben Sachen. Für euch unterstützbar. Sehr, sehr, sehr, sehr gerne vor allen Dingen. Nur es sind halt so ein paar Sachen, die sich halt erst auch grundlegend so ein bisschen ändern müssten. Das sind zwar nur so Mentalitätsfragen. Man muss auch meinetwegen zum Beispiel auch vielleicht die breite Bevölkerung dazu bekommen, selbstständig auch vielleicht auch Werke monetär würdigen zu wollen. Also wenn man ganz so Beispiel Flatter in die Masse bringen oder was auch immer, dann können halt auch so andere Modelle auch alle durchaus halt funktionieren. Nur die Sache war halt eben, was ist denn, wenn man das halt morgen umsetzt? Und da fand ich dann halt immer das, wie gesagt, diese andere Brechstein-Modelle aktuell halt einfach nicht der richtige Weg. Wie gesagt, das andere, ja, klar, also um deine Frage zu beantworten, ja, würden wir auch unterstützen, natürlich. Gut, dann freue ich mich und würde mich gerne dann an der Erarbeitung beteiligen. Danke. Da ist der David jetzt dran. Ja, und zwar folgendes. Es ist ja in absehbarer Zukunft schon ja so weit, dass man mit 3D-Druckern und Nanoassemblern sich so ziemlich jedes Zeug zu Hause wird de facto drucken können. Und da ist die Frage nach zum Beispiel jemandem ein Fahrrad klauen, die erübrigt sich, weil man kann sich dann einfach eins drucken. Oder jemand kauft sich zum Beispiel einen teuren Maserati und dann macht jemand sozusagen ein Foto mit einem Scanner und druckt sich das und nach 10 Tagen hat er einen identischen. Und da wäre jetzt eben die Frage an die Kyra zum Beispiel, die ja ein Problem damit hat, dass jemand ihr Fahrrad stiehlt. Wie wäre es, wenn du dir ein Maserati kaufst und jemand macht ein Foto davon und fährt am nächsten Tag mit genau einem identischen Nachbildung gleich funktionsfähig vorbei? Würdest das ist doch wunderbar. Ja, und wieso ist das nicht wunderbar, wenn du das mit deinem Film machst? Will er das verkaufen? Will er das kommerziell nutzen? Also würde dann... Er will es konsumieren, so wie jeder Pirat, der einfach sich Matrix runterlädt. Ich lebe nicht davon, dass ich ein Maserati fahre. Also das ist... Na gut, aber die Firma, die dir den Maserati verkauft hat zum Beispiel. Das ist ja jetzt auch schon... Die Firma, du kannst es... Entschuldigung, Kira, ich klappe kurz ein. Dinge wie Patentrecht und Designschutz sind gewerbliche Schutzrechte. Das heißt, du darfst für den privaten Gebrauch alles tun und machen, was du willst. Es hat also keinerlei Probleme mit dem aktuellen Recht. Ja, das ist mir natürlich klar. Der Punkt ist aber, also es gibt zwei Punkte. Erstens, wieso ist das beim Urheberrecht nicht exakt genauso? Und zweitens, stell dir vor, du hast jetzt einen Nanoassembler und anstelle jetzt bei Intel Prozessoren zu kaufen, kauft jemand einen Prozessor, einen oder sag mal zwei, legt den in sein Rasterelektronenmikroskop, scannt den ein und publiziert die Files im Internet und jeder druckt sich dann einfach den neuesten Intel Extreme zu Hause auf seinem Nanoassembler aus und volle Pulle, los geht's. Ich meine, die hätten momentan nach heutiger Rechtslage dagegen noch keine Handhabe, würde ich mal annehmen. Aber die werden genauso wie jetzt die Filmhersteller schreien in 10, 20, 30 Jahren, dass ihre Leistung geschützt werden muss, dass sie nicht wollen, dass private Leute ihre sehr teuer produzierten Prozessoren einfach so nachdrucken. Man muss ja auch zugeben, dass bei solchen Prozessoren jetzt nicht nur die Herstellung teuer ist, aber auch eben die Entwicklung ein Schweinegeld kostet. Und die werden mit dem gleichen Argument, wie zum Beispiel jetzt heutzutage der Hersteller von Avatar, daherkommen, wir haben 100 Millionen investiert, wir wollen nicht, dass die Leute das Ding kostenlos haben. Aber ja, das ist richtig, gesehen, aber wer entwickelt dann noch? Du hast zwei verschiedene Herleitungsgründe dafür. Du hast das Persönlichkeitsrecht, worauf das Urheberrecht fußt, ja, diese theoretische Begründung aus der Aufklärung, dass wir Urheberrecht brauchen. Und wir haben die Schutzrechte des gewerblichen Bereichs, die wir seit 1883 haben mit dem Patentrecht, dass wir sozusagen Dinge schützen, die nützlich sind für die Wirtschaft. Und die haben natürlich immer die Einschränkung mit dem Wettbewerb, dass wenn du Dinge gewerblich nutzt, dass dann der Wettbewerber gegen dich vorgehen kann. Du darfst also privat alles produzieren und herstellen, was irgendwo anders gemacht wurde. Du darfst die Pläne natürlich nicht im Internet verbreiten, wenn du irgendwas eingescannt hast, ja, weil die Pläne sind Teil des Patents und dürfen dann nicht veröffentlicht werden oder beziehungsweise nicht Patents bei Chips, wie bei Intel würde das unter das Halbleiterschutzgesetz fallen. Da gibt es nochmal extra Schutzrecht fürs Design von Intel. Ja, aber das könnte ja theoretisch auch alles fallen, wenn da die Möglichkeiten da sind, wie das jetzt ist mit der vervielfältigen Musik. Wenn da irgendwelche 3D-Drucker da wären, wäre alles multiplizierbar wäre, dann würden diese Schutzrechte, und es für allen jeden bezahlbar wäre, würden diese Schutzrechte dann auch fallen. Aber es ist, glaube ich, im Moment uninteressant, weil wir arbeiten uns im Moment noch an den Urheberrechten ab. Und dass bei neuer technischer Möglichkeit in 50 Jahren vielleicht noch ganz andere Sachen fallen, das ist jetzt im Moment nicht das Thema und das bringt uns auch zu weit. Und jetzt ist Jorvik dran. Darf ich kurz ein Statement zu dieser 3D-Drucker-Geschichte etc. einwerfen? Ja. Du sagst einfach, man muss ja nicht vorher schon irgendwas überregulieren, oder? Also ich meine, ich sehe nicht, dass wir so nah daran wirklich da sind, dass das wirklich ein breites Massenphänomen ist und wirklich, ich mach mal eine Umfrage, wie viele Leute überhaupt davon gehört haben, dass es sowas gibt. Also nur mal als Statement. Käse. Ich. Okay, jetzt ist, wen habe ich gerade gesagt, wer dran ist? Herrgott. Jorvik, genau. Hallo Jörg. Der ist nicht da. Dann ist Piratus dran. Ja, hallo. Ich wollte auch noch was zu David sagen, weil auch wenn das mit den 3D-Druckern ein bisschen absurd noch klingt, das ist sicherlich bald Realität. Aber ich glaube, auf was er hinweisen wollte, ist, was man an dem Beispiel auch gut sieht, wir versuchen im Moment Geld damit zu verdienen über den Distributionsweg. Und das ist genau das, was David da meint. Es gibt auch andere Wege der Distribution, die in der Zukunft auf uns zukommen, dass Dinge bei uns zu Hause entstehen, in dem Fall durch einen 3D-Drucker. Das ist im Endeffekt so, wie wir es jetzt auch schon machen mit der Musik, wenn wir sie klauen, entsteht sie bei uns zu Hause als Kopie. So, und von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, dass nicht der Distributionsweg der Ort ist, wo man dann in Zukunft Geld verdient, sondern ja, im Endeffekt wirklich die Herstellung. Und da muss man sich ganz neue Ideen ausdenken, finde ich. Und ja, von daher ist das sehr wichtig hier. Okay, möchte der Udo oder der Daniel was dazu sagen? Ist der Daniel überhaupt wieder da? Der war nämlich ich hab schon gerade schon was gesagt. Okay. Ja, dann bitte, denk dir neue Ideen aus, bring die mit ein und gerne. Nur, genau, mach mal. Es ist halt schwierig zu sagen, wie sich das auch tatsächlich in der Realität dann effektiv auswirkt, weil das alles halt erstmal letztendlich trotzdem Gedankenspiele sind. Darf ich jetzt? Ich habe den falschen Raum gehangen. Also ich wollte eigentlich genau da ansetzen, wo mein Vorredner aufgehört hat. Ich glaube, ein Grund, warum wir in der Bevölkerung so diffus wahrgenommen werden, ist dieses Unverständnis, was ist eigentlich Urheberrecht? Es geht direkt in die Patentrechte, in die Schutzrechte hinein. Ganze Volkswirtschaften nehmen sich heutzutage das Recht, illegal zu kopieren, nur um an dem Wohlstand der westlichen Welt teilzunehmen. Und ich glaube, solange wie wir kein vernünftiges Argument finden, wie wir das Urheberrecht auf eine neue Form bringen und für den Rest des geistigen Eigentums, sprich Patente und ähnliches, keine Lösung haben, werden wir uns im Kreis drehen. Wenn wir das Urheberrecht als eine urpiratische Sache, als eine Art Symbol, wie wir das in Zukunft mit allem Wissen tun wollen, nehmen wollen, würden wir, glaube ich, mehr Leute begeistern. Wir brauchen Lösungen, wie wir überhaupt mit dem Wissen umgehen. Und ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass irgendwelche patentrechtlichen Schutzsachen, die wir heute aus deutscher Sicht vollkommen akzeptieren, die Japaner vor 50 Jahren überhaupt nicht interessiert haben und die Chinesen zurzeit nicht interessieren, ausschließen sollten. Ich glaube, das kommt bei den meisten Menschen schlecht an, der bei Coca-Cola arbeitet und sagt, wenn das Urheberrecht fällt, fällt das Patent für meine geheime Coca-Cola-Formel. Und das ist auch kopierbar, wenn man nicht die Formel hat. Alles ist kopierbar. Das macht die meisten Leute so ängstlich, glaube ich, über unsere Urheberrechtsdiskussion. Das Urheberrecht hat aber nichts mit dem Patentrecht erstmal zu tun. Das bitte, bitte nicht verwechseln. Ich verwechsel das überhaupt. Okay, Entschuldigung, ich wollte nur. Ich möchte lediglich einen Beitrag dazu leisten. Ich bin weder Urheber, ich bin weder irgendwo in der IT-Branche nahe dran, aber es ist ein Grund, warum wir nicht verstanden werden. Wir wollen jetzt auf den Urheberrecht ganz als ein irgendwie an sich einzeln zu lösendes Problem ran, mit einem immer wieder gleichen Gedanken. Es ist ja kopierbar. Die Formel von Coca-Cola ist kopierbar. Das Patent vom neuesten BMW ist kopierbar. Dann nehmen wir Ängste irgendwie vorweg. Da will ich gar nicht auf irgendwelche hochtechnischen Drucker hinaus. Das ist heute machbar. Also ich würde gerne mal auf diesen Einwand politisch antworten, was die Piratenpartei angeht. Ich sehe das nämlich 180 Grad andersrum. Aber bezogen auf das Urheberrecht. Erstmal stimme ich dem Daniel zu, wir können nicht Patentrechte, gewerbliche Schutzrechte und alles, was damit zusammenhängt, mit der aktuellen Urheberrechtsdebatte in einen Topf werfen. Denn die aktuelle Urheberrechtsdebatte erstreckt sich aus der Wahrnehmung der Menschen auf den, ich sag's mal ganz salopp, Abmahnwahnsinn, den wir mittlerweile erleben. Und wenn man das politisch sieht, sehe ich ganz im Gegensatz zu meinem Vorredner eigentlich fast eine Aufforderung an die Piraten, gerade im Punkt des Urheberrechts, was den Konsum digitaler Kopien aus dem Internet angeht, eine mutigere Position zu beziehen. Denn wir kommen langsam in die Situation, dass die Zeit offensichtlich reif dafür wird, dass auch die normalen Menschen, also jetzt praktisch die Konsumenten ab einem Alter von 11 Jahren an und ihre Eltern und alle anderen erkennen, dass hier eine riesige Legitimationskrise eingetreten ist und dass es eben so nicht weitergehen kann, weil die Menschen etwas tun und es auch weiter tun werden, auch wenn es ihnen mit noch so drastischen Mitteln verboten wird und wenn die Strafen noch so hoch werden. Und da meine ich, müssen wir Piraten ganz im Gegenteil eben nicht schüchtern auftreten, sondern wir müssen uns auch zu einem, ich sag's mal, pathetisch-historischen Vorreiter machen und eben darauf hinweisen, dass die Zeit für Veränderung gekommen ist. Und einer der Diskussionsteilnehmer hat es doch gerade in das in die Kommentare reingeschrieben. Wir müssen ganz klar sagen, die Politik ist nicht für Geschäftsmodelle verantwortlich. Die Politik ist nicht dafür verantwortlich, Geschäftsmodelle zu konservieren, die sich durch die technische und gesellschaftliche Entwicklung überholt haben. Ja, ich will jetzt nicht das Kühlschrankbeispiel bringen, aber dadurch wurde die Eiswürfelindustrie überflüssig und es gab Bestrebungen, Kühlschränke zu verbieten, weil man die Eiswürfelindustrie schützen wollte. Da lachen wir heute drüber, weil wir sind heute in Beginn in einer ähnlichen Situation. Und deswegen plädiere ich dafür, dass die Piraten ganz im Geiste dessen, was sie ja ursprünglich auch waren, da nicht die Augen vor verschließen und dem wirklich dann sagen, Leute, es kann nicht so sein, dass wir uns hier mit über Strafen und schärfere Gesetze unterhalten. Wir müssen gucken, wie verankern wir sozusagen das ja legitime Urheberrecht der Produzenten wieder in den Köpfen der Menschen und machen es zu einem Recht, das auch akzeptiert wird. Und deswegen plädiere ich, um das auf einen Satz zu sagen, dafür, dass die Politik sich unverantwortlich für derartige Geschäftsmodelle erklärt und sagt, wenn ihr es eben nicht mit vertretbaren Mitteln schafft, dann müsst ihr es lassen. Ich weiß, das hört sich drastisch und provokant an, aber wir werden damit eine große Resonanz erzielen, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass gerade der Frust über den Abmahnwahnsinn nicht nur durch alle deutschen Kinderzimmer geht, sondern auch durch alle deutschen Wohnzimmer, und das sind unsere Wähler. Da hast du mit Sicherheit recht. Würde ich gerne noch etwas nachhaken. Würdest du es völlig legalisieren? Würdest du es nur in ein Verhältnis setzen? Weil ich bin auch schon mal in diese Abmahngeschichte gekommen und musste, glaube ich, so 800 Euro bezahlen. Irgendwie sowas. Würdest du das in Verhältnis setzen oder würdest du es einfach weglassen? Ich plädiere dafür, da greife ich das, was ich vorhin aufgezeigt habe, das umzusetzen, was noch vertretbar ist. Und die Förderung derartiger Massenabmahnungen, die ja wiederum fast zu einem eigenständigen Erlösmodell werden, von dem nur dummerweise die Urheber selber nichts haben, sondern nur die Verwerter, das kann einfach nicht toleriert werden. Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen, eben auch, um neue Umsätze zu generieren. Und da bin ich dann, muss ich ganz klar sagen, eine Industrie, die es über 20 Jahre lang geschafft hat, die Augen vor dem technischen Entwicklung zu verschließen und die es bislang noch nicht mal geschafft hat, etwas Vergleichbares zu machen, was Apple mit iTunes oder andere Portale gemacht haben, die muss dann halt auch erstmal gegebenenfalls die Folgen spüren. Denn dieser Protektionismus durch das Gesetz, also durch juristische Schranken und Restriktionen und Repressionen gegenüber den Nutzern, führt ja letztendlich nur dazu, dass die notwendige Selbstheilung, will ich das mal jetzt nennen, der Urheberrechtsindustrie künstlich verschleppt wird. Sie ist ja so oder so tot, das ist zumindest meine Meinung, es sei denn, wir schaffen das Internet nicht ab. Also muss man sagen, liebe Leute, entweder ihr schafft es selber oder gar nicht. Und ich muss auch sagen, dann, wenn man diese Urheberrechtsindustrie ein bisschen auf die eigene Beine werfen würde, bin ich auch, und die merkt, dass es eben nicht mit staatlicher Repression, die ja auch noch auf Staatskosten sozusagen zur Verfügung gestellt wird, klappt, dann bin ich auch überzeugt, dass die ganz fix dabei sind, sich die entsprechenden Geschäftsmodelle zu adaptieren und dann auch wieder Geld verdienen werden. Denn das zum Abschluss, es gibt ja auch zumindest namhafte Studien, die seriös sind, die sagen, die Menschen sind ja nicht unwillig, einen Preis zu bezahlen für urheberrechtliche Inhalte, sondern sie sind nur unwillig, einen unfairen Preis zu zahlen. Also wenn die Preise fair werden, Stichwort Flatrates, die genutzt werden können oder ähnliches, ist es ja nicht so, dass die Urheberrechtsindustrie absolut im Bach untergehen muss. Also lange Antwort auf eine kurze Frage. Ja, ich meine, ganz ehrlich, wir sollten sie im Regen stehen lassen. Und ich meine, wenn wir sie im Regen stehen lassen, gesetzgeberisch, dann wird uns das auch Wählerstimmen bringen. Ja, ein Viertel der Preise oder Flatrate bin ich dafür, genau. Der Flatrate birgt auch sehr viele Ungerechtigkeiten, nämlich wenn das im Gießkannenprinzip verteilt wird und jeder kann selber sein Buch verlegen als E-Book und so. Und wenn jeder sich dann als Künstler fühlt oder als Maler und sagt, ich möchte jetzt daran teilhaben und es geht im Gießkannenprinzip, dann geht das irgendwie gar nicht. Das ist immer wieder an dem Punkt von realem Ansatz und visionärem Ansatz. Also unter den aktuellen Gesichtspunkten schließen wir ja auch, um mal wieder hier diese Anträge vorzukommen, so ein Flatrate-Modell auch aus. Was ich aber, wie gesagt, schön finde, halt auch irgendwann dahin zu kommen, wenn die Leute halt wirklich bereit sind, solche Modelle eigenverantwortlich auch umzusetzen, weil dann können wir auch sowas über eine Kulturwertmarkt oder sowas auch nachdenken. Aber dazu muss halt erstmal was passieren, leider. Ich habe eine kleine Klarstellung. Es geht mir nicht um eine staatliche Kulturflatrate im Sinne sozusagen einer Konsumenten-GEMA oder was auch immer, die dann als Bürokratiemonstrum zusätzlich eingeführt wird, also sozusagen BAföG-Amt für den Musik- und Filmkonsum. Ich meinte mit Flatrates Kostenmodelle, die direkt von den Anbietern kommen, wie wir sie ja zum Beispiel bei Spotify oder Juke vom Mediamarkt Saturn Gruppe mittlerweile haben, dass also die Anbieter ihre Inhalte wie auch Internetprovider zum Beispiel über eine Flatrate anbieten. Also es müssen dort neue Vergütungsmodelle geschaffen werden, aber Flatrates auf der Anbieterseite sind natürlich, meine ich, eine naheliegende Option. Also versteht mich bitte nicht so, dass ich da jetzt irgendwie für so ein zweites BAföG-Amt wäre. Das wäre ja der bürokratische Unsinn, ja. Dann ist ja gut, beruhigt mich. Raphael, ich muss jetzt ein paar Leute abarbeiten, die hier stehen. Der Raphael ist dran. Raphael, eingeschlafen? Raphael. Okay, dann David. Ja, also ich hätte gleich vier Punkte, die ich ansprechen möchte. Erstmal möchte ich den Udo sehr loben. Also was der bis jetzt so gesagt hat, gefällt mir sehr. Und zu den Flatrates würde ich auch noch gerne was sagen. Und zwar eine typische Befürchtung, die mir bis jetzt untergekommen ist bezüglich eben Flatrates von Anbietern, war eben, dass die Kunden sich halt einen Flatrate-Account organisieren, alles runterladen und dann bis zum nächsten Jahr kündigen. Und theoretisch könnten die das ja mit einer Flatrate machen. Und ich denke eben, man müsste sich hier eben wirklich darauf auch mental einstellen, dass man wirklich sagt, dass die Kunden nicht dafür zahlen, was alles schon hergestellt wurde, weil das gibt es schon, das ist schon öffentlich, das kann sowieso jeder haben, sondern dass das wirklich so gedacht ist, dass die Flatrate, der Hauptmehrwert sozusagen für den Kunden von der Flatrate darin besteht, dass er die Neuerscheinungen sofort haben kann. Dass er am ersten Tag die neueste Staffel der Big Bang Theory oder Eureka oder sonst was bekommt und dafür zahlt er die Flatrate dafür, dass das neue Album, sobald es hergestellt ist, ihm zur Verfügung steht. Nicht für den Konsum all der Alben und all der Episoden, die schon vor einem Jahr oder vor zwei Monaten produziert wurden, sondern wirklich für die Echtzeitbereitstellung, dass das eigentliche Angebot ist, was er vor allem mit dieser Flatrate abbezahlt. Dadurch hat man dann eben auch diese Befürchtung nicht mehr, dass der sich alles runterlädt, weil er kann sich nichts runterladen, was nicht da ist. Sprich, der Kunde muss in der Flatrate bleiben und monatlich seinen Anteil leisten, sonst kriegt er das neue Zeug natürlich nicht, weil zu dem Zeitpunkt, wo er kündigt, hat er keinen Zugriff mehr. Und ferner noch zwei weitere Punkte, die ich ansprechen möchte. Erst einmal, dass mit den 3D-Druckern, also auch wenn das jetzt sehr fern klingt, finde ich, dass das ein sehr relevantes Problem ist, weil technisch gesehen, das wird kommen. Die Diskussion werden wir haben und es ist nicht wirklich etwas, was man vermeiden kann. So wie heute Musik bei jedem kopiert wird, wird in Zukunft das Auto bei jedem kopiert. Und es wäre nicht falsch, wenn man jetzt schon Regelungen hat, die schon für diese Entwicklung angepasst sind. Und eine Frage nach der Finanzierung, also du hast ja vorhin gefragt, wie jetzt Intel seine CPUs finanziert, wenn jeder sich seinen neuen Intel zu Hause auf dem 3D-Drucker ausdruckt. Die Antwort ist einfach, der bezahlt das Veröffentlichen der Pläne. Die lassen sich einfach einmalig die Veröffentlichung der Pläne bezahlen. Die lassen sich nicht jedes Exemplar bezahlen, sondern einfach nur einmalig die einmalige Entwicklungsleistung, die sie erbracht haben. Es ist ja auch nur eine einzige Leistung, die sie erbracht haben. Sie leisten ja außer der Produktion keine Mehrleistung pro Exemplar. Und diese Produktion aber wird ihnen abgenommen. So wie jetzt beim Kopieren den Urhebern das Vervielfältigen von dem Kunden selber abgenommen wurde. Der Urheber muss nur urheben und Intel muss nur noch das neue Design entwickeln. Und für diese einmalige Leistung ist nichts anderes als eine einmalige Bezahlung angemessen. Und letztendlich möchte ich noch eine Frage in den Raum stellen, und zwar der Unterschied im Schutzlevel beim Urheberrecht und Patentrecht ist extrem groß. Und die Frage ist, wieso es legitim ist, dass Urheber so einen hohen Grad von Schutz genießen, während Erfinder, Wissenschaftler, Leute, die Patente bekommen, einen fast nicht vorhandenen Schutz haben. wäre es nicht komplett legitimierbar zu sagen, das Urheberrecht muss auf Niveau des Patentrechts zusammengestutzt werden? Meiner Meinung nach zumindest wäre es im Rahmen der Menschenrechte komplett abgedeckt, wenn man dies tun würde. Weil was für Ärzte, Wissenschaftler, Einstein und andere Erfinder gut genug ist, muss auch gut genug für Künstler und Urheber sein. Das finde ich jetzt einen interessanten Aspekt, wo ich gerne auch hätte, dass der David oder vielleicht auch der Udo alle beide am besten antworten, weil das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Ist es sinnvoll? Ist es gut? Daniel? Und David muss Push to Talk machen. Also wenn Daniel nicht sagt... Ja, ja, bitte, mach es mal. Nee, dann mach du bitte. Bitte, ich hänge hier gerade. Okay, also das ist ja das, was ich vorhin versucht habe auszudrücken. Wir brauchen beim Urheberrecht nicht über Menschenrechte zu reden. Das einzige Urheberrecht, das da eine Rolle, das Grundrecht, das da eine Rolle spielen könnte, ist das aus Artikel 14 und vielleicht der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb bei Verwertern. Also es gibt kein Menschenrecht auf Urheberrecht, auch nicht in unserem vom Grundgesetz vorgegebenen Rahmen. Deswegen habe ich es ja auch vorhin so drastisch formuliert und lasst sie ruhig mal im Regen stehen, wenn sie nicht begreifen, dass sie nicht gegen die Mehrheit der Gesellschaft und deren Rechtsempfinden durch Repression vorgehen können, einfach weil es juristisch keine Verpflichtung gibt, die Geschäftsmodelle der Urheberrechtsindustrie und auch der Urheber so dramatisch zu schützen. Und deswegen bedanke ich mich auch bei meinem Vorredner, der darauf hinweist, dass ja gerade hier diese Diskrepanz zwischen Patentrecht und gewerblichen Rechtsschutz fast schon auffällig ist, wie hier also die Urheberrechte im klassischen Sinne Film und Musik praktisch auf einen goldenen Altar gehoben werden. Ich will nochmal betonen, ich habe nichts dagegen. Nur man braucht die Legitimation im Rechtsempfinden der Menschen. Und die macht sich die Urheberrechtsindustrie im Moment selbst kaputt. Okay, Daniel? Ja, was soll man da noch hinzufügen? Ne? Udo ist ja doch ein begnadeter Redner. Und wir sind uns ja eigentlich von der Meinung her, die war doch relativ d'accord insgesamt. Könnte ich sagen, nein, ist doch scheiße, ich will ein anderes Recht. Warum soll ich das denn sagen? Das ist doch Quatsch. Es war ein Scherz. Okay, der stille Bob ist dran. Ja, auch wenn ich bei Verwertungsrechten mit Udo ganz auf einer Linie bin, fehlt für mich da die Möglichkeit, als Urheber ein bisschen Kontrolle darüber zu haben, was mit meinem Werk passiert. Also zum Beispiel denke ich mir, gibt es eine ganze Menge Musikautoren, die es nicht so gut fänden, wenn ihre Musik als Unterlage in einem NPD-Werbespot auftaucht oder bei der nächsten Wahlveranstaltung von Angie. Da fände ich schon gut, wenn da weiter eine Kontrollmöglichkeit ist, auch wenn man gucken muss, dass die sich nicht missbrauchen lässt dafür, um über die Hintertür doch wieder an die Verwertungskontrolle ranzukommen. Ich glaube, wenn ich jetzt diesmal vorgreife, ich glaube, das sind Sachen, über die wir in denen sich gar nicht so diskutieren müssen. Warum sollte man so Eingriffsmöglichkeiten auch letztendlich rausnehmen, egal wie wir jetzt mit dem neuen Ansatz der ganzen Geschichte letztendlich umgehen. Das heißt ja nicht automatisch, dass ja, wir alles oder wir nichts von dem, was wir bisher auch haben, noch berücksichtigen würden oder es keine Möglichkeit gibt. Ich weiß, das der Nazi-Vergleich ist immer wieder ein schönes Beispiel dafür. Aber ja, Entschuldigung, ich habe gerade echt einen Hänger im Kopf. Okay. Kann ich mal kurz zu David noch was sagen nachträglich? Nein. Weil ich würde auch gerne so in 5 bis 10 Minuten Schluss machen, weil nach einer Stunde hat sich das normalerweise relativ erübrigt und vor allem stoppe ich dann auch die Aufnahme und dann überlasse ich dem Fauxpas die Moderation. Und wenn ihr alle noch da bleibt, ist es wunderbar, aber dann kann man auch ohne Aufnahme sprechen und ich glaube, mehr als 2 Stunden hört sich auch keiner an. Jetzt ist eben Peragon dran. Ja, moin zusammen. Meine Verbindung ist gerade nicht so toll, aber ich wollte einfach nur mal auf die AG Urheberrecht hinweisen. Die Links dazu findet ihr im Pad ganz unten. Oh, das war alles. Gut. Raphael, nochmal eine Möglichkeit technisch. Du kannst sprechen, wenn du willst. Wo ist Raphael? Raphael ist weg. Okay, dann darf natürlich Stefan nochmal. Ja, lieber, ich wollte auf die 3D-Drucker noch, das kann ich echt nicht verstehen, wie es möglich sein soll, dass man irgendwie in nächster Zeit dann mit 3D-Drucker, also einen 3D-Drucker für den Consumer-Bereich, auch noch Autos oder solche hochkomplexen Dinge ausdrucken können soll. Also da könnte ich ja gleich die neue Erde da ausdrucken, oder was? Das wäre eine sehr schöne Idee. Das geht jetzt aber am Thema etwas vorbei. David Xanos würde zwar gerne antworten, aber jetzt würde ich gerne den Daniel bitten, vielleicht noch irgendwas am Ende zu sagen. Dann höre ich mir die Aufnahme auf und dann haben wir... Irgendwas Kluges. Genau, was Kluges, was so richtig Kluges. Das Urheberrecht ist doof. Nein, was... Das war mein Schlüssel. Okay, das Urheberrecht ist doof. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.